Hi. Normalerweise melde ich mich bei Podcasts eigentlich nicht vorher separat zu Wort, erst recht nicht bei einer Pilotfolge von neuen Serien. Die erklären sich normalerweise eigentlich relativ schnell von selbst. In dem Fall hier ist es aber nochmal ein bisschen anders, von daher kurze Hintergrundgeschichte. David und ich haben uns vor etwa 2 Jahren, gekannt haben wir uns da schon ein bisschen länger, in einem Musikpodcast bei einem Online-Magazin getroffen und relativ schnell festgestellt, dass wir über das Thema stundenlang labern könnten, was wir dann die letzten Monate und Jahre auch immer mal wieder getan haben. Und da wir beide ja schon seit längerer Zeit immer mal so wieder so ein bisschen irgendwelchen Content ins Internet kotzen, kam natürlich auch irgendwann so die Idee auf, diesen musikalischen Nerd-Talk aufzunehmen und ihn den 3, 4, 5 Leuten, die das gerne hören würden, auch so ein bisschen zur Verfügung stellen. Das ganze Ding so in Podcast-Form ins Internet zu hauen. Blöd wie wir sind, haben wir natürlich erstmal ein paar Anläufe gebraucht, bis das technisch stand. Aber das, was ihr jetzt hier vor euch habt, das ist so sozusagen die Folge 0. Ein gutes, auf 2 Stunden gestrafftes, 3,5 Stunden Gespräch zwischen 2 Musikern mit einem extrem weiten Hörhorizont an einerseits, als auch einer nicht zu verachtenden Stilüberschneidung andererseits. Wir labern einfach nur so ein bisschen vor uns hin, empfehlen einander Sachen, ziehen über generische Radiokacke her und futtern nebenbei eine Tüte Chips oder so. Das Ding hier hat also jetzt nicht unbedingt einen journalistischen Anspruch, sondern wir labern einfach frei ein bisschen mit ein paar wenigen Notizen drauf los, tauschen uns aus und reden so ein bisschen drüber, was lief, was noch läuft, was war, was kommen wird und so weiter und so fort. Irgendwo so zwischen flärendem Math-Brock, kruder Elektronik, Kaugummi-80er-Pop und dem Schlimmsten von den Lochis und ihren 100 Kopien sozusagen. Also eigentlich alles. Besprochen aus unserer Sicht als Musiker, aber vor allem auch als Musikkonsumenten. Und falls das was für euch ist, viel Spaß beim Zuhören in unserem kleinen, zeitlich etwas ausarbeitenden Musikpodcast. Ja, wie jetzt das konkret weitergeht, was geplant ist, wissen wir noch nicht ganz. Also planen ein bisschen regelmäßiger, vielleicht monatlich, vielleicht auch 2-monatlich, müssen wir noch schauen. Vielleicht mal mit Gast, vielleicht mal Specials, whatever. Kommt alles noch, ist Zukunftsmusik und ihr werdet das früh genug erfahren. Bis dahin, viel Spaß mit der allerersten Folge von unserem kleinen, aber feinen Musikpodcast. Und wir gehen so ein bisschen, recappen so ein bisschen das erste Musikhalbjahr. Und falls das was für euch ist, viel Spaß damit. Zuletzt aufgefallen und heilige Scheiße. Das klingt ja interessant. Ja. Ach, deswegen wollen die nicht mehr touren. Die touren alle. Achso, die Red Hot Chili Peppers, ach, keine Ahnung, warum die nicht mehr touren wollen. Ja, nee, da gab's ja diesen Podcast, habe ich gestern gelesen, wo sie darüber sinniert haben, dass sie alle alte Männer sind. Ja, sie sind ja auch alte Männer, wenn man sich das anguckt, aber die können ja trotzdem Außer Josh Klinghoffer, der ist irgendwie knapp 30 oder so. Ach, es gibt immer so einen Bandmember, der irgendwie auch irgendwie nicht altert. Also bei Radiohead ist es der gute alte Johnny Greenwood, der sieht genauso aus wie vor 20 Jahren irgendwie so. Der hat sich nicht verändert, kein Stück weit. Das ist echt gruselig fast schon irgendwie. Also weiß nicht. Und spielt genauso scheiße wie vor 20 Jahren. Front, Alter, ich hab G'day gehört, ich kann die Band immer noch nicht ab. Ja gut, aber da hörst du ja wenig von, ey, wollten wir darüber nicht im Podcast reden vielleicht? Doch, es nimmt bereits auf. Aber es ist schon drauf. Ja, also der Teamspeak nimmt auf. Und wenn du jetzt deine Aufnahme auch startest, dann gehen wir Okay, ich starte meine Aufnahme in 3, 2, 1. Okay, die Aufnahme läuft. Alles war viel zu, ich bin viel zu laut. Okay, ich muss mich leiser machen, warte mal. Ich pegel mal mich auch kurz noch. Leiser. Hallo, 21, 22. Ja, 21, meine Güte. Was soll man dazu sagen? Ich bin scheiße, du bist 18. Ich bin 18, ich bin frei. Freiwild bin ich. Freiwild-Fan 81 nenne ich mich auch auf YouTube. Oder so. Ja, warum nicht? Klingt doch nach einem Konzept. Warte kurz. Also ich muss kurz. Aber man sieht's hier nicht, Mann. Ja, und während sich der David einen runterholt, begrüßt ich find's euch nur, alle schon. Ja, mal. Du kannst sie gleich begrüßen. Warte, ich muss dir einfach nur zeigen, ich finde es so süß, wie er hier am Bass abgeht, obwohl er gar nicht so eine krasse Bassline hat, aber trotzdem, guck dir das einfach kurz mal an. Also der hat kurz gleich einen Einsatz. Also der Red Hot Chili Pepper, was ist das? Wo schickst du mir das jetzt? Hier, hier, okay. Die sind dabei, einen externen Link zu öffnen, ja, ist gut. Guck dir das an, wie der abgeht am Bass, ey. Richtig süß. Krasse spastische Zuckungen. Haben die alle, sieht man doch. Ja. Da passen sie dann zusammen, ne, die beiden. Würde ich bei der Musik auch haben. Nee, ganz ehrlich, ich habe mir mal, kann man ja gut ins Intro verwursten. Ich habe mir mal, wobei das Ding hier hat gar keinen Jingle, vielleicht mache ich mal einen Jingle. Nee, aber ich habe mir mal von Radiohead mal K-Day angehört und King of Limbs. Und letzteres finde ich gar nicht so übel. Das hat echt ein paar Momente. Es ist auch technisch nicht schlecht, aber das ist das gleiche Problem, das ich mit TX6 habe. Die sind auch nicht schlecht vom technischen TX6? Her, aber aber ja, aber die Musik finde ich immer noch absolut kacke. Absolut kacke? Ja, absolut das kacke. Was hat das denn für Momente für dich, The King of Limbs? Das ist halt witzig so, weil Kid A und King of Limbs sind so die unzugänglichsten Alben, aber ich dachte so, weil die sind halt beide so, also ja, Kid A ist ja mehr Ambient, ist so ein, ja. Ich finde, das ist ein komplettes Ambient-Album eigentlich. Ich meine, es ist zwar mit Vocals und was weiß ich, aber irgendwie ist es nur Ambient gefühlt, finde ich, ja, aber das ist das Geile das daran. Ding, das Ding hat auch ein paar knallharte Bretter drin, also. Wie meinst du? Ja, also Ambient, dann haben wir zwei unterschiedliche Einstellungen von Ambient. Na gut, okay, es hat einen Track, der auf jeden Fall komplett Ambient ist, Three Fingers, der ist komplett Ambient einfach nur, unbestreitbar. Ja. In der Mitte, ja gut, es hat natürlich dann Momente wie, es ist natürlich kein Ambient-Album, aber es fühlt sich für mich an wie eins, weißt du? Ach ja, ja, verstehe. Zum Beispiel vor allem Kid A, der Title-Track, ist für mich ein purer Ambient-Track, irgendwie so, da hängen ein paar Vocals rum, die keine Sau interessieren irgendwie. Ja, aber ich hätte es jetzt eher in die IDM-Experimental-Richtung geschoben. Ja, das ist zum Beispiel bei Idiotech ist natürlich ein IDM-Track. Der könnte dir fast sogar noch gefallen haben, könnte ich mir vorstellen irgendwie. Also wie gesagt, ich habe ja jetzt Apple Music seit 2 Monaten. Ich höre mich da sicher mal rein, bin jetzt auch demnächst viel unterwegs. Ich nehme mir da sicher das ein oder andere Radiohead-Album in den Play. Nein, aber ich meine Idiotech, du hast ja jetzt Kid A gehört, darum geht's ja jetzt kurz noch. Ach, das war auf Kid A. Ich habe keine Ahnung, das Ding ist an mir vorbeigeplätschert. Ich habe nicht mal gemerkt, dass das ist mit dem Ach, das war schön, so. Ja. Yes. Der diese überlaute Snare hat, die so richtig schön im Ohr wehtut. Ja, also so ein bisschen wie wenn in der Mobildisse wieder die Bässe aufgerissen werden. Ja, so ungefähr. Nee. Ja, und natürlich der Free Jazz-Moment auf National Anthem, wo dann irgendwann einfach irgendwelche Hornsektionen reinhauen, irgendwie, ja. Weil warum nicht? Ja. It's all on. Okay, ich muss gucken, wenn ich lauter rede, dann bin ich immer noch hart übersteuert. Ich hau am Ende einfach einen Limiter drauf und alle Leute, die sie produzieren, hassen mich dann. Ist mir scheißegal, ich hau einen Limiter drauf. Ja, ist alles okay. Wir brauchen keine Dynamik in der Stimme. Wir nicht. Überhaupt nicht. Nein. Nee, Blödsinn. Ich bin hier zwar ganz knapp auf grün, aber ja. Nee, was habe ich jetzt rausgesucht? Das hier wollte ich dir schicken, wegen dieser Snare-Moment. Der Snare-Moment. Der einzigartige Snare-Moment. Ja, du musst den hier. Den hier musst du mal auschecken. Kann sein, dass du den Channel kennst, wenn nicht, abonnier den, der ist Gold. Okay, warte, ich geh rauf. Die Ultimate Party-Version. Ja, das braucht jetzt so ein paar. Ich gebe jetzt mal ein bisschen, dann können wir ja schneiden. Ah, das Album ist schon geil. Genauso mixe ich meine Tracks auch ab an. endlich jemand, der so arbeitet wie ich. Du musst mal den Channel auschecken, das ist verdammt großartig. It's every day, bro, in 15-16 am Takt. Oh Gott, das ist gut. Oder dieses große diese großartige Totok Africa-Version. Ich abonniere den mal, ich muss mir den mal angucken. Ey, wollten wir eigentlich noch über Alben reden jetzt, die wir dieses Jahr gedingstet haben, bevor wir so, wir müssen den Leuten ja irgendeinen Einstieg bieten, so, ja, weiß wir müssen, ich nicht. Wir müssen den Leuten irgendwie einen Einstieg bieten. Hallo Leute! Hallo Leute, wie geht es euch? Es gibt hier einen Jingle, es gibt hier keinen Jingle. Warte. Ich weiß nicht, ob ich einen Jingle mache. Das werde ich samplen, ist gut, das wäre der Jingle. Okay. Der Podcast hier ist, also in allererster Linie ist er da, um Lars abzufucken. Ja, außerdem, ich will einfach schon mal spoilern, das beste Album des halben Jahres bisher ist einfach, und das muss man einfach so sagen, Therapie wirkt von HGIT. Jetzt in eurem Saturn auf Vinyl. Geil, weil das habe ich nämlich hier auch im Archiv. Nein, stimmt gar nicht. Das habe ich, das sowas kaufe ich nicht. Ich habe mir das Instrumental-Album, die unendliche Maschine, gekauft. Ach wirklich? Gekauft? Ja, gekauft. Das Instrumental-Album von HGIT. iTunes, ja. Das war es mir wert. Es war gerade Aktion. Wie viel hast du bezahlt? 10 Franken. Das ist sowas von worth it. Man muss dazu sagen, es gibt unglaublich viele gute Tracks auf Therapie wirkt, finde ich. Ja, muss man manchmal so sagen. Und die Instrumentals sind halt auch immer noch absolutes Gold, wobei ich sie immer noch dafür hasse, dass weder der Rosenkavalier-Remix noch die S-Bahn da drauf sind. Und Tittenpower ist auch nicht drauf. Was ich finde, hat so einen immer geilen wichtig, Beat. Das ist klar, und was immer wichtig ist, finde ich, wenn man so ein gutes Album, wenn man in ein Album reinkommen will, auch so, dann finde ich, ist wichtig, dass man einen guten, so Two-Punch hat, weißt du, du hast einen geilen Track und danach direkt noch einen geilen Track, so damit du ja, de- das, so was die, überzeugt das, was bist. die allermeisten verscheißen. Ja, und das hat aber Hage Ichti richtig gemacht, nämlich mit Radio Krishna und danach 100 Jahre Mühle. Meine Güte, das ist ein Two-Punch, weißt du, den kriegst ja. du nicht mehr aus dem Kopf. Ja, das kann gut sein. Ich hab's, auf meiner Mühle. Ich hab's. Mühle, Mühle, Mühle. Fresse. Hier auf meiner Mühle. Fresse! Ich hab's nicht mehr so im Kopf, aber ja, das, das muss so ein Feeling gewesen sein, wie ausgehend von Mr. Self-Destruct hinüber zu Piggy. Ja! Hey, Pig. Ich komme ja immer noch nicht auf die Mische klar von diesem Album. Das ist ich also, liebe sie. Das ich aber weißt du, wenn du Mr. Self-Destruct in der Live-Version kennst, dann ist das einfach auf dem Album purer Krach für dich. Erstens, das ist purer Krach, muss auch purer Krach sein. Aber wenn ich irgendwas am Mixing mag, ist es wie Trent Reznor einfach konsequent die Drums manchmal komplett auf links pant oder sowas. Ja, und dafür, dann so. Dafür hasse ich ihn seit meinem Hörsturz noch mehr. Nee, ich liebe es. Es ist einfach so, so. Ah, ich liebe das. Oder und was er ja auch gern macht, ist einfach mal ganz lang im Track mal alle Frequenzen rausschneiden. Irgendwie so, außer irgendwie ein bisschen was Tiefes drin behalten, irgendwie so. Ja. Ah, ich liebe ihn. Ja, hast du die neuen Tracks eigentlich gehört, ja, die veröffentlicht genau wurden? Das wollte ich jetzt gerade sagen. Neue Tracks. Also den schnellen habe ich nur kurz drüber geskippt, den langen, also den gestern, glaube ich, rauskam. Ja, ja. Den habe ich mir mal komplett gegeben und ich muss sagen, Atticus Ross ist eine verdammt gute Bereicherung an dem ganzen Ding. Also, Punkt 1, Less Than, das ist der erste Track, der veröffentlicht wurde. Ultra scheiße finde ich den Track. Ultra scheiße finde ich den. Das ist echt ein beschissener Track, finde ich. Ich meine, so, du hast nichts Besonderes an diesem Track an sich. Du hast halt diese üblichen 80s Arps, die schon auf Hesitation Max geil waren, aber ist nichts Neues, sag ich mal so. Und dann das, was Nine Inch Nails überhaupt nicht braucht, überhaupt nicht, finde ich. Ich habe nichts gegen Lo-Fi-Mische, aber Nine Inch Nails braucht das nicht. Und Nine Inch Nails hat bei diesem Track, vielleicht ist es Einbildung, aber der kommt mir so Lo-Fi vor und ich finde, das macht für mich den Track total kaputt. Der Bass wirkt so ausgeblutet, weißt du so. Ja, das aber ist das so. Ding klingt genauso scheiße, aber das wiederum, aber siehst du, das ist eben, der Track klingt für mich ähnlich kacke gemischt wie Down Downward Spiral, also zumindest Teile davon. Nee. Downward Spiral hat so viel Höhen. Die Höhen sind rausgenommen aus dem Track einfach. Darum geht's mir. Da sind einfach keine Höhen mehr drin. Und The Downward Spiral ist immer noch eines der besten gemischten Alben ever aus der Zeit. Das wird eine riesige Diskussion. Also könnte eine riesige Diskussion werden. Ist gut. Wir in der nächsten Folge dann 2 Stunden lang, warum Downward Spiral eine scheiß Mische hat. Nein, eine geniale Mische, eine perfekte Mische. Eine scheiß Mische ist das. Halt's Maul. Halt die Fresse. Ich liebe es. Ich hasse dich. Der zweite Track, aber von deinem schnellsten Release wurde, geil, ist aber ein Track, den hörst du dir irgendwie nicht allein an. Halt. Das ist so ein richtig, aber ich glaube, das ist ein richtig guter Mood-Track, so wenn du den im Album oder in der EP hörst. Da, ja, weil er ist geil abgemischt. Er klingt aber ultra nach Radiohead, finde ich. Aber ja, den Gedanken hatte ich auch. Ja, diese Facette, das hat mehrere Gründe. Erstmal natürlich, dass die Tonart, ich weiß nicht, ich glaube, das ist in der Tonart geschrieben, die Radiohead immer vergewaltigt irgendwie, glaube ich. Ja, weil Radiohead auch nur 3 Tonarten kann, habe ich manchmal das Gefühl. Recherchier mal. Die sind echt sehr weitreichend eigentlich sogar. Aber naja, es liegt halt primär, denke ich, daran, wegen dem, das hat er nämlich jetzt kopiert von Thom Yorke. Thom Yorke kann den seit den letzten 3-4 Alben und seinem Solomaterial den Atmo Yorke. Er kann nicht mehr ohne den Atmo Yorke. Das heißt, er schreit einfach nur in sein Mikrofon irgendwie. Irgendwie so. Und dann haut er ganz, ganz, ganz viel Reverb und ganz viel Delay da drauf. Und das packt er in jeden zweiten Song rein. Wenn du Glück hast oder so, dann macht er noch ein bisschen Reverse-Kram mit den Vocals und spielt die nochmal rückwärts ab oder so. Aber das macht er immer. Das überall. Das kotzt mich an der Band auch so an. Das hat mich übrigens auch bei Dream Theater angekotzt, als der Brüllwürfel überall reinschreien musste. Das Endsolo von The Spirit Carries On ist großartig. Und was macht der Brüllwürfel? Nee, das ist aber so eine Sache, das ist wieder, also ich muss sagen, damals immer, als ich angefangen habe, Radiohead zu hören, ich mir gedacht, boah, die Instrumentals sind richtig geil, ich fände es viel besser, wenn Trent Reznor drüber singen würde, aber ich muss sagen, über die Zeit gewöhnt man sich die Stimme. So, irgendwie am Anfang ist es halt so, Thom Yorke, jemand hat mal auf Amazon in der Review passend beschrieben, Thom Yorke klingt so, als hätte er gerade von seinem Bonsai-Baum etwas zu viel abgeschnitten und wäre deswegen traurig. Und so klingt seine Stimme so. Das ist, glaube ich, erstaunlich nahe dran. Always. For you. I'll always love you. Ach nee, das war ein anderer. Ich kann nicht Falsetto singen, aber es macht Spaß. Ich habe jetzt die Kopfhörer rausgenommen. Tut mir leid. Ja. Naja. Wird es jetzt eigentlich ein Album oder wird es eine EP? Es wird eine EP und es wird noch eine EP. Die haben drei EPs gesagt. Das wird so ein EP-Hattrick, sag ich mal so. Ja, und ich weiß, was ich machen werde. Ich werde die einfach aneinander hängen und so tun, als wäre das ein Album, weil ich in EPs nicht reinkomme. Ja, aber ich glaube, demnächst spielen sie auch wieder live, oder? Ja, ich hoffe, also die, ich weiß nicht. Also ich weiß, dass Ministry mit Death Grips tourt. Normalerweise Death Grips und Ministry gehören irgendwie für mich im Kopf zusammen, so ein kleines bisschen. Aber Nine Inch Nails hat 5 Konzerte jetzt irgendwie. Sie haben in Twin Peaks gespielt, weiß ich. Ja. Und ich hoffe einfach mal, dass es langsam mal Zeit wird für so eine Europa-Tournee, weil ich will einfach mal Nine Inch Nails live erleben. Das stimmt, so. Aber ich will ganz ehrlich, muss ich sagen, wenn es wieder so eine Scheiße wird, wieder auf der letzten Tour, dann mache ich es nicht mit. Weil ich zahle nicht 90 Stutz, um die Typen im Hallenstadion zu sehen, das nur halb ausverkauft ist, wo einfach die Akustik absoluter Müll ist, um dann eine 4-Kopf-Besetzung zu sehen, wenn du Tension mit 9 Leuten im Hinterkopf hast, oder? Ja. Aber das war halt scheiße. Er hat bei Tension so viel Kohle an die Wand gefahren, dass er nachher die komplette Band runter dummen musste auf 4 Leute und sehr viel Zuspieler. Und, ja, guck mal, jetzt hat er so viel Soundtracks gemacht und was weiß ich, der muss doch langsam ein bisschen Kohle in der Tasche haben, denke ich mir. Ich hoffe es, also wenn er die Full Production hier hinbringt, und ich meine, ich glaube jetzt in der die aktuelle Besetzung, so schlecht ist sie nicht. Ich meine, klar, alle Kumpels, Ilan Rubin, Alessandro Cordini, Robin Fink, Atticus Ross und Trent, das dürfte halten. Was spielt der eigentlich? Ich glaube, die geben sie, also Cordini und Atticus geben sich, glaube ich, gegenseitig Bässe und Keys in die Hand. Ja, ich habe bei der Live-Aufnahme habe ich ihn bei She's Gone Away von der EP, also dieser wo diese Bassline die ganze Zeit nur so da spielt er den Bass und er guckt so gelangweilt wie eh und je. Ja, aber die machen doch, aber die sind doch alle Multiinstrumentalisten, die haben doch auch der, ich meine, ich habe hier noch das Tourkonzert von den Festivals und da spielt doch Josh alleine schon irgendwie über den ganzen Tag die Drums, die Modulars, die Keys, die irgendwo hat er noch Streicher, dann bringt er das Saxophon raus und das ist nur auf der Festivaltour. Bei Tension war es noch mehr. Was mich fertig macht, ist einfach, sind alle. Was mir fehlt, ganz ehrlich, weißt du, was mir fehlt? Ja. Nine Inch Nails benutzt, um den Mix dicker zu machen, etwas, was sehr wenige Bands benutzen, und zwar eine, ich glaube, entweder es ist eine Tuba oder wie heißt das? Ich glaube Tuba, ja? Das große Horn, was so Tuba macht, das machen die ganz oft. Ich warte immer noch darauf, dass irgendwann bei irgendeiner Instrumental Bridge Trent Reznor einfach mal sein Horn mal auspackt oder sein riesiges Sousaphon nennt Tuba. Man das Teil, glaube ich, das über die Schulter getragen wird. Ah, wie? Sousaphon. Sousaphon. Ich will, dass er sein Sousaphon auspackt. So. Das klingt It still total, hurts! Das klingt jetzt total falsch. Hast du eigentlich diesen Gag gesehen, den Hagen gepostet haben mit der Tuba? Weil deren Bläser ist ja auch diplomierter Tuba-Spieler und Dozent. Also nee, deren Drummer. Und die sind ja jetzt gerade mit Mike Port neu auf Tour und spielen Dream Theater Coverband. Laut den Mitschnitten übrigens ziemlich gekonnt, aber ich würde es mir trotzdem nicht ansehen. Primär, weil ich in Holland war. Ich würde lieber Haken sehen. Während die hier um die Ecke gespielt haben. Haken hätte ich ja dieses Jahr auch sehen wollen, aber die hatten hier so ein Festival und dann war auch noch Ross irgendwie familiär ausgefallen und die haben einen Gastsänger und alles. Und habe ich mir gesagt, nö, für das Geld. Gastsänger. Ja, es schien geil zu sein, aber also ist ja irgendein befreundeter Kumpel hat denen ausgeholfen. Aber dann habe ich halt gedacht, nee, du, für eine Stunde Haken fahre ich jetzt nicht nach Zürich. Das ist bei mir mega deprimierend gewesen. Alle Konzerte etc., die ich geplant habe und sowas, konnten aus irgendwelchen Gründen nicht stattfinden. Haken, da kam irgendwas dazwischen. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber deswegen ging es kurzfristig nicht auf jeden Fall. Genau, ich bin irgendwie einen Tag später nach London gefahren und es wäre alles zu knapp gewesen irgendwie. Ja. Dann wäre ich ursprünglich auf ein Festival gegangen, aufs Main Square Festival in Arras, wo Radiohead gespielt hätte, System of a Down, ein paar mittelbekannte, aber gar nicht mal so schlechte teilweise Indie-Bands und sowas. Ja, ja, und da haben wir dann zu lang... voll die Indie-Band. Ja, aber noch andere, ich meine Indie-Band, so, weißt du. Aber dann noch ein bisschen rumgestruggelt, irgendwie ein bisschen, weiß nicht, Zeit verschwendet und dann letztendlich waren alle Tickets ausverkauft. Nice. So, dann haben wir ein anderes Festival, also meine Freundin und ich haben ein anderes Festival in Augenschein genommen. Und zwar eins, auf dem Baroness gespielt hat, Car Seat Headrest, Preoccupations und Death Grips. Ah, und dann hast du gemerkt, dass Dead Adam am gleichen Festival spielt und du bist nicht hin. Nee, es ist auch ausverkauft gewesen, bevor wir Tickets kaufen konnten. Und ich hatte bei allen Konzerten, und ich glaube, ich habe sowohl bei Dream Theater als auch bei The 1979 habe ich zwei Tage vorher Tickets gekauft und es war weder ausverkauft noch hatte ich in der Hallenprobleme. Muss man aber auch sagen, die Samsung Held in Zürich ist eine verdammt gute Halle, muss man echt sagen. Also ich habe noch nie so einen geilen Konzertsound erlebt. Okay, gut, stimmt nicht. Kraftwerk vor 3 Jahren, die hatten einen besseren. Aber gut, das kannst du so nicht vergleichen, weil halt mit Klampfen und allem. 1979, das war großartig. Da merkst du auch, Ja, meine Güte, ne? Wie komme ich jetzt auf dieses verdammte 1975, ja. Und Dream Theater, die waren einfach zu laut, zu scheiße vielleicht, abgemischt. Der Mischer vielleicht von dem Board of Canada Track. 1969. Was ist Boards of Canada? Du kennst doch Boards of Canada, du produzierst elektronische Musik, du musst doch Boards of Canada kennen. Ich kenne Boards of Canada nicht, aber ich hab's, woher ich auf dieses blöde 79 komme. Summer of 69, dieses scheiß Straßenfest vor 2 Tagen. Ja, ich hätte diese Schülerband so erwürgen können und ich bin nur daran vorbeigefahren. Aber kennst du dieses Video, wo diese Altherren-Band dasteht und Comfortable in Amp völlig verkackt? Nee, aber skip hier durch und du musst dieses Album hören. Du musst es hören, es ist ein Klassiker, ein absoluter Klassiker. Und es gibt kaum welche, wo die modularen Synths so geil klingen. Weißt du, das klingt so, als würde in den Tracks nichts passieren, aber wenn du dann tatsächlich mal hinhörst, merkst du, wie unglaublich viel passiert auf diesen Alben. Ich hasse modulare Synthes. Primär, weil ich mir keine leisten kann. Nee, aber die benutzen auch ganz viel Flöten und das hörst du aber nicht raus. Ich weiß nicht, aber aber es ist super. Jeden zweiten Synth spielen sie rückwärts ab, aber es klingt gut, also ist alles okay. Ja, die gute alte Reverse-Taktik. Die Reverse-Taktik funktioniert immer. Es klingt viel besser und komplexer, selbst wenn du nur eine voll simple Melodie machst irgendwie. Ja, ist so. Ja, undurchdringlich klingt. Du weißt nicht genau, wie das gemacht wurde so irgendwie. Aber naja, ist gar rückwärts nicht abgespielt. Wie macht man das denn? Man spielt rückwärts ab, verdammt. Ja, nein, aber man hört es oftmals nicht richtig raus. Ist das rückwärts oder ist es der Synth oder was weiß ich? Ja, whatever. Nee, ich werde es mir mal geben. Musst du, es ist ein Klassiker. Wo war ich gerade? Habe ich mich gerade über die Menschen... Du warst bei den Konzerten, aber eigentlich wollte ich noch nicht über die Konzerte reden. Ich wollte jetzt erstmal über die Alben reden, die wir uns dieses Jahr gegeben haben. Ich habe mir natürlich auch ein paar Dinge gegeben, ganz ehrlich. Also da war schon qualitativen Stuff drunter. Ich würde sagen, wir fangen ja mit den Alben, zu denen wir nicht viel zu sagen haben. So, die wir ganz schnell in einer Tour abhandeln können, okay? Weil zu dem würde ich gerne erstmal was sagen. Also du kannst auch anfangen, wenn du willst. Also fang du an. Was habe ich denn hier? Moment mal. Aber du hast ja gar keine Liste gemacht, ne? Doch, ich gucke hier in meinen 2017-Ordner und ich habe mir auch noch ein paar Listen gemacht, was ich auf Apple Music gehört habe. Hab da natürlich mittlerweile eine Chronologie drin. Muss auch sagen, Apple Music war eine gute Idee im Vergleich zu, ich wollte nie für Spotify zahlen, aber für Apple Music gab es jetzt eine Rabattaktion, wo es für ein Jahr lang nur 2,99 pro Monat war und das war es mir dann wert, weil ich habe dann auch festgestellt, du kaufst nicht mehr so viel Schrott. Ja. Oder du kannst in Dinge reinhören, bevor ich sie gekauft habe. Also hätte ich mir das Jamie XX Soloalbum gekauft und nicht nur Loud Places, ich glaube, ich hätte mich jetzt aufgehängt. Komm, jetzt erzähl mal, los. Ich habe 3 hier drin. Also zum einen ist das The Scene is Dead von Rob Scallon. Den kennst du vielleicht, das ist einer ist dieser... Ist das der YouTuber? Ja, genau, der YouTuber, der... Der alle Instrumente spielt. Der alle Instrumente spielen kann, der einen brachial geilen Humor hat. Ja. Ich mag ja Birded Man plays Cannibal Corpse on Banjo, finde ich immer noch das absolute Beste, was er hier gemacht hat. Mit der Schaufel oder was weiß ich, der Typ ist schon krass drauf. Der Typ ist scheiße, ja, der Typ ist scheiße gut, vor allem, der hat ja auch eine Platte gemacht. Ist jetzt echt, ist ein dickes Ding geworden, muss ich sagen. Also, das ist so eine Hommage an die Underground-Metal-Szene und das sind schon ein paar krasse Dinger drin. Und dann habe ich hier halt Unendliche Maschine von HGT. Die haben 2 Alben rausgebracht dieses Jahr. Ja, eben, das ist das Instrumental-Album. Ach so, das Instrumental-Album. Ah, ich sehe es. Ja, es gibt's auch auf Spotify hier. Und das ist, ich wollte es halt einfach haben, weil dann habe ich es auf Platte und kann die Instrumente da rausziehen, selbst wenn ich kein Netz habe. Weil es sind zwar nicht die, nicht das Goldene vom Ei, weil wie gesagt, die haben noch wesentlich stärkere Instrumente. Teilweise Titten Power hat ein großartiges zum Beispiel, das ist nicht drauf, die S-Bahn ist auch nicht drauf. Ich liebe dich, was egal. Was ich gerade genial finde, ist, dass bei Tutanchamun einfach eiskalt immer noch das Ja drin ist. Klar. Nee, das die letzten Titten von Bethlehem ist ein super Track. Das ist ja. Den poste ich auch jedes Jahr zum Schulanfang hier wieder. Jedes Boah, verdammte Jahr. Neulich war ich kiffen. Auf dem Pausenhof. Da kam meine Lehrerin vorbei. Sie mich mit der dicken Zigarette. Aber sie schnallt nicht, dass ich kiffe. Ich zieh einen fetten Joint durch. Joint durch auf dem Pausenhof. Ich rauche einen dicken Dübel in der Raucherecke. Du kannst mir nichts erzählen. Morgen mach ich blau und sauf mit meinen Homies auf dem Spielplatz. Jump. Ist gut jetzt. Klo-Rolle. Titel der Mäusedetektiv auf. Ja, Dr. XTC ist auch geil, muss ich sagen. Der Mäusedetektiv. Das ist gut, es ist jetzt gut. Ja, okay. Also du kannst dann auch nachher noch über Therapie wirkt abrenten. Und ich habe ein drittes Album hier drin, das ist tatsächlich jetzt das dritte, das keine Sample-Compilation von mir war, beziehungsweise kein Re-Release oder kein noch nicht ganz vollständiges Album. Das ist von Fresh and Negative. Das ist eine gute Frage. Was heißt das Album? Also das Album heißt, das ist eine gute Frage, ja. Die habe ich noch nie gehört. Ja, das willst du auch nie hören, aber ich kann dir das Undercover schicken, weil das hat mir mal der Franks dazu gespielt, um es zu reviewen. Und ich habe bis heute keine Ahnung, wie ich das Ding reviewen soll, weil das ist unfassbar. Du musst dir vorstellen, zwei betrunkene Menschen, ein Mikrofon, scheiß Beats. Ja, ich kann es auch reviewen. Ja. Ja, was? Do it. Mach ich's dann nachher. Aber ich glaube, es gibt zwei Singles. Moment, ich schick dir mal eins kurz. Komm nicht drauf klar, dass es Tage ich dir auf Schallplatte gibt. Egal, darüber will ich nicht weiterreden, aber ich find's einfach so krass. Stell dir mal vor, du sitzt da so mit in deinem Sessel mit einem Whisky in der Hand und denkst ja. So, oh, heute lege ich mal wieder eine schöne Platte auf. Was haben wir denn heute? Wie wär's denn mit Therapie wirkt heute? Ja, und da beschweren sich die Leute, dass das Presswerke am Limit laufen. Kein Wunder, wenn es da nur noch scheiß Re-Releases und HGT gibt. Nee, ganz ehrlich, ich hoffe drauf, dass die Holländer das jetzt echt schaffen, eine neue, also wieder aktuelle Vinylmaschinen zu bauen, bevor sie die alten komplett verschleißen. Komm, jetzt hau mal bitte raus, was du mir schicken wolltest. Ich höre zwar kein Vinyl mehr, Moment, ich muss es copy-pasten. Wie gesagt, ich höre kein Vinyl, aber ich wünsche es mir für die Leute, die das tun. Russian Negative Kinderlied. Ey, ist doch ein geiler Beat. Haut rein. Geil. Haut doch rein, Junge. Ja, ist gut. Ich schick dir das Gesamtwerk. Es gibt ja so einen Song, der rangiert vom Niveau ungefähr auf. Wie soll ich es beschreiben? Es hat einen fetten Beat. Ja. Ja, die Beats sind noch das Beste vom Album. Ja, mag sein, ich weiß nicht. Also mir haben die Vocals gerade auch sehr gut gefallen. Nee, aber waren das schon deine Alben, zu denen du nicht viel zu sagen hattest dieses Jahr? Ja, weil nur drei? Ich hab tatsächlich kaum was Neues gehört. Also alles, was mich interessiert. Stimmt natürlich. Es gab natürlich noch zwei, drei Neuerscheinungen, die ich halt jetzt durch Apple Music nur reingehört habe. Also TXX sind genauso scheiße wie vorher. TXX? Ja, I See You ist genauso so Müll wie alle anderen Platten vorher. Ich habe das erste Album gehört. Es war ganz catchy, aber es ist halt so wenig drin, dass du nach zweimal Hören schon keinen Bock mehr auf das Album hast. Irgendwie. Das hat irgendwie absolut null Wiederhörwert. Ja, finde ich das auch. Das blubbert an dir vorbei und du musst wegen dem Giaule musst du regelmäßig skippen. Also es gibt mir, was mir vor allem auf den Sack ging, ist so, warum wurde dieser Intro-Track von dem Album so gehypt? Dangerous? Der Intro heißt der Track. Das vom ersten. Boah, ist der Track nervig. Du hast so eine Bassline und dann diese hypersimple Gitarre rein. Und so der Change-Up ist dann letztendlich einfach, sie spielen die Noten einfach zweimal statt einmal von der Melodie. So. Aber das ist eine Band. Sorry. Ganz ehrlich, ich hab Dangerous vom das ist ja das aktuelle, großartige, neue. Der Opener vom neuen Album. Ich hab Dangerous. Alter, das klingt wie der Track, den ich dir damals für Musik für deine Nachbarn eingeschickt habe. Genau wie dieser New Stuff KXY 2 oder so hieß das Ding, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, wie sie noch heißen auf dem. Ja. Also ich weiß nicht. Also das hieß Das sind Ohrwürmer, hast du ihn ja, glaube ich, genannt. Das mit dieser furchtbaren Bläsersektion. Warte kurz, ich glaube, ich weiß, welchen Track du... Also, ist eigentlich egal jetzt, ja. Aber... Und genau an den erinnert es mich halt. Ganz ehrlich, das ist so, das ist ein Müllbeat, ein paar Bläser. Das ist nie gut. Es ist nie gut, wenn dich irgendein Track an einen Track von Musik für deine Nachbarn erinnert. Ja, und irgendwann produzieren wir den zweiten Teil. Ist echt so, eigentlich müssten wir mal, ne? Ja. Eigentlich wird's mal Zeit. Also, Studio hier steht, muss nur runterkommen. Das sind Ohrwürmer. Ja, genau. Das sind Ohrwürmer featuring the Garage Band, ja. Heißt der Track. Der ist 10 Jahre alt und ich mag ihn immer noch. Der ist auch geil. Und diese dissortete 808-Kick im Hintergrund. Ja. Das gibt so die Würze, finde ich. Das ist so das, ja. Pfeffer im Track. Und das Schlimme ist, so ein Track, genau so ein Track nach diesem Schema, oder zumindest kommt mir das hier so vor, verkaufen uns jetzt die XX als den neuen heißen Scheiß. Ja, aber die haben noch Reverb drauf, das ist der Unterschied. Du, Omas MacBook konnte nicht mehr, das ist zusammengebrochen bei mehr Spuren. Ich hab kein Reverb. Ich hab's noch hier irgendwo rumliegen, ich benutze es aber so für alles. Hau einfach mal ein Halb-Preset drauf, klingt immer besser. So. Wir brauchen Raum in diesem Mix, wir brauchen Raum. Du klingst wie Future. Ach, über dieses Konzert kann ich auch noch eine Stunde ranten. Du warst auf dem Future-Konzert? Ich war in Stuttgart, ja. Oh Mann, und lass mich mal raten, standen alle Mädchen wie Chor-Kinder da und standen einfach nur da und haben die Lyrics mitgesungen, aber haben sich kein Stück bewegt und waren Statuen. Es war wie gruselig und ritual-esk. Es hatte seine Momente, aber die Jungs haben so ein dermaßen abgefuckten abgefucktes Set abends. Es ging fast nicht mehr zum Mitsingen. Die haben Never Trust a Stranger und Aerith and Exile so zerrissen. Das ging nicht mehr, du konntest es nicht mehr mitsingen. Ich weiß nicht, kann mich nicht mal daran erinnern, ob das Ding überhaupt einen geraden Beat hatte. Die haben irgendeinen mit einem Reggae-Beat unterlegt, glaube ich. Ja, Aerith and Exile, aber der Reggae-Beat war garantiert irgendein Siebner. Also das ist so komplett, die Mädels sind alle über die Lyrics gestolpert und Jaco hat dann einfach irgendwann Sch gemacht. Das war großartig. Also so wirklich so, ja. Aber scheiße, seid ruhig. Hört auf, macht es nicht kaputt. Ja. Oh Mann. Schön war auch der Versuch von André Mogimi, im Takt die Mädels dazu zu bringen, endlich auf die 2 und die 4 zu klatschen und dabei seinen Mikroständer und fast noch den Laptop-Tisch rumzuschmeißen. Ja, Musik ist nicht so einfach, ne? Mann. Ich weiß nicht, was ich nur mitbekommen habe. Ich glaube sogar, es könnte sogar sein, dass sie einfach eiskalt auch in Frankfurt war. Ich bin mir nicht sicher. Also meine Freundin war auch auf dem Konzert gewesen mit einer Freundin und sie haben gemeint, sie wären die einzigen Leute gewesen, die abgegangen sind, gefühlt irgendwie. Ja, also ganz ehrlich, ich muss sagen, erstens war es saugut gemischt, weil der Daniel kann halt echt mischen. Und also gerade für den Club kann das ist ja eigentlich eine ziemliche Blechtröte, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja, exactly. Das muss auch bei dem Future-Konzert, bei dem ich war, war es auch echt geil abgemischt, muss ich sagen. Ja, das also wie gesagt, das war ein Bomben. Also ein modularer Synth, das heißt, gelaufen und hat dann angefangen, manchmal komplett überhaupt nicht mehr im Takt zu sein, aber das ist halt... Ja, warum benutzt man auch modulare Synths live? Komm, Leute. Wer hat modular von denen? Oder so, irgendwie waren es auf jeden Fall. Das sind zwei Subfatties, aber die sind analog. Nee, warte kurz, aber es war irgendwas, ja, analog, ich habe modular und analog gerade verwechselt. Die beiden Moogs, die waren relativ tight. Und es gab auch keinen Laptop-Absturz wie noch in Frankfurt. Da hat André mir dann später auch. Ich hatte mit Felix, das kann ich jetzt schon vorausschicken, bevor ich es vergesse, ich hatte mit Felix dieses völlig awkwarde Erlebnis, also nicht für mich und ihn, sondern für die Umstehenden, weil Felix wurde natürlich komplett belagert von den Mädels. Ich habe noch nie so eine Mischung aus kaputten Menschen auf einem Konzert gesehen. Da hat selbst 1975 nichts mehr dick gemacht. Weil, ganz ehrlich, also die Hälfte da hatte komplett ausgefreakte Haare. Es war wirklich, es war eine Freakshow, was da im Publikum stand. Und ich habe den armen Mädels meine Ohrstöpsel, also meine billigen Oropacks, die ich noch mit hatte, neben meinen besseren, habe ich noch die billigen gegeben, weil die direkt vor André Mogimis Bassbox standen. Aber einfach nur rum abgegangen sind, nee, so, ich will die Musik hören. Und ich, Alter, du hast morgen Tinnitus. Nee, aber der Felix-Gag, ich war relativ am Schluss und Felix hat eigentlich kaum mehr welchen. Ich habe mir extra einen Schluss aufgespart und ich habe einfach mit Felix irgendwie 3, 4, 5 Minuten, wir haben einfach nur fachgesimpelt, oder? Über Musik, über Synthes, über was immer. Und die Leute nebendran so, hä, was soll das? Warum ja, das war bei mir. Warum macht er kein Foto? Warum macht er keine Umarmung? Also bei mir war es nicht so krass lang oder was weiß ich, aber ich habe halt auch noch kurz geredet über eben die Synths, die kaputt gegangen sind und so ein kleines bisschen. Und dann haben wir noch kurz über Radiohead abgefannt. Weil das ist ja auch die Lieblingsband von den beiden. Oder Ja. zum, ich weiß es nicht, aber sie haben auf jeden Fall gesagt, dass Moonshine Pool das beste Album des Jahres ihrer Meinung nach ist. Du bist Ja. echt ein Outsider, fällt mir gerade auf. Jeder mag Radiohead, okay? Ganz Außer ehrlich, du. ich hasse Radiohead André wirklich. Mogimi auch. Ja, André, wie ich gesagt. glaube aber, du hast sie mit, auch weil man sie mögen muss irgendwie. Also Ja, man muss sie das, nicht mögen, aber ganz du weißt, wie ich ehrlich, das meine. das, aber das ist doch genau dasselbe wie bei. Bei mir Nee, ist es es. bei Björk so, deswegen. Bei mir ist es bei Björk so, ich höre Ja, das oh und Mann, ich gehe aber Björk, offen Alter, gesagt, ich ich gehe hasse aber offen, Björk. ganz ehrlich, ich gehe, ich, nein, nein, nein, ich gehe mit der, ich habe unbewusst, gehe ich mit der Einstellung ran, na, die ist bestimmt ohne Grund so gehypt, die ist, ich suche nach Fehlern, ich muss es zugeben, ich suche nach Sachen, die scheiße sind an ihr. Wenn ich das einfach nur Stimme. so, sagen wir mal, nee, sagen wir mal, ich würde Björk hören und würde es jetzt so ohne irgendwelchen Kontext hören, so manche Tracks würde ich echt scheiße genial finden, so muss ich sagen. Pluto ist verdammt gut und auch also Hyper Ballad ist geil, finde ich. die frühen Sachen bis zum Royal Opera House sind alle geil, wenn da nicht dieses unfassbar aufgesetzte Gejaule wäre. Ja, du magst es, ist halt dasselbe wie bei Stormy. Übrigens, kleiner Fun Fact. Ach, okay, Das regt mich auch bei Computer. Jako noch auf, Die ganz ehrlich. Veränderung Den hätte ich auch bei von mir. Okay Computer zu Kid A haben sie gemeint, hat Thom Yorke ge gemeint, dass sie von Björk inspiriert ist. Also, dass die, Oh. also, dass sie, ja, die Not haben auch gegen schon Tracks zusammen Elend. gemacht. Ja, wie gesagt, Björk, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es super, was die gemacht und All Is Full of Love hat einen unglaublich. Also wenn ich daran nur denke, dann habe ich wieder einen Tag im Ohr. Das ist ein unglaublich catchiger Hook. Ja, sie hat halt dieses harte, sie gibt Ja. halt so nicht mal, also so weniger als irgendjemand anderes. Thom Yorke gibt schon wenig Ficks, aber sie gibt halt null Fick auf Takt Ja, wirklich tatsächlich. sie Sie ist gibt halt irgendwie tatsächlich, so ja. in a generous way. Oh I ja, stimmt. see you Ja. coming. Ja, das ist halt wirklich Kunst für sich. Ich meine schon allein diese iPad-App, die sie released hat. Das war ja auch großartig, wo das Album hundertfach gelobt war. Das, ja, nee. Geophilia oder so, weiß nicht. Ja, genau das war's. Aber auf jeden, nee, also wie gesagt, Björk, aber da geht's mir wie bei Jamie XX. Das ist handwerklich, das ist alles super und das hat echt auch einen ganz eigenen Approach, aber ich kann's mir halt nicht geben. Es ist halt so, bei so einzig, ich weiß genau, wie es bei Björk laufen wird. Wenn ich mir lange genug Björk aufzwinge, würde ich es irgendwann lieben. Das ist so. Das liegt Ja. einfach ganz viel daran, dass es so eine einzig, krass einzigartige Stimme ist und was weiß ich. Und der Punkt ist, am Anfang ist man halt so, es kommt einem sehr gimmicky alles vor, denke ich mir. Und das ist Ja. so bei Reddit auch genauso. Es kommt einem durch diese Stimme mit alles so gleich vor irgendwie, so offen gesagt sogar fast. Aber eigentlich, Ja. weiß nicht. Und ich muss sagen, ich habe halt Vespertine gehört, wenn dir das was sagt, das Ja, Album. klar, kenne ich. Das, muss ich sagen, hat echt ein paar verdammt schöne Momente, muss ich zugeben. Ja, Also wenn dann die schön sind. Streicher und der Chor. Also Royal Opera House, der ganze Anfang vom Musicbox-Intro bis und mit Generous Palmstroke oder also zumindest da zwischendurch hat es ein paar Lücken, aber das Live-Album, das ist Kunst. Das muss ich nicht mögen, aber das ist verdammt nochmal Kunst. Und eben diese Version von All Is Full of Love ist eben auch die den Song ein für alle Warte, Mal welches zu jetzt? das Royal Opera House Album. Royal Opera House, Das warte ist mal kurz. halt echt auch so, das macht halt auch echt nur Björk. Die nimmt mit ein Orchester. Ein ganzes Orchester für einen Graben, dann einen Inuit-Chor, irgendeine Ja, Frau genau das habe ich gesehen. Genau das. für Harfen und Ja, Akkordeon und dann halt noch den, und dann noch Celeste Elektrofuzzis und dann halt, die dann. diese beiden Elektrofuzzis von Matmos. Das ist so Echt? Das sind die verdammt von gut. Matmos? Jupp. Ach, das wusste ich gar nicht. Krass. Ja. Von denen habe ich mal dieses Waschmaschinenalbum gehört. Ein echter Klassiker. Ja, genau Wo das. die nur eine Waschmaschine gesampelt haben, glaube ich, für ein Ich ganzes meinte, Album. das wäre Matmos. Ja gut, Waschmaschine ist ja out, Katzen sind Nee, der das neue war Scheiß. garantiert. Das waren die garantiert. Das weiß ich. The Ja. Ultimate Care 2 heißt das. Ja, das hat so. Das hat ein paar Tracks, wo du wirklich denkst, so, wow, das Wie ist echt kaum zu gesagt, glauben. Katzen sind besser. Du weißt, auf was ich anspiele, oder? Nein. Run the Jewels. Run the Jewels. Ach so, die haben ja ein ganzes Das Katzenalbum Katzenalbum. Ja, das war doch ein Boah, großartiges Ding. ich muss immer noch sagen, also ein Track, den sich vielleicht mal die Zuschauer hier trotzdem anhören sollten, falls es irgendjemanden gibt. So, ihr müsst euch die Live-Version von Undo angucken, also UNDO im Royal Opera House von Björk. Das ist so, wow, the fuck, man. Jetzt wollte ich gerade fragen, welches Undo, weil Undo kenne ich vor allem als das Eurovision-Lied, das die Dirty Loops an diesem schwedischen Fernsehfestival so zerfickt haben, dass nachher die gesamte Presse auf sie eingehackt hat. Das war Ich find's auch großartig. genial. Jetzt gerade, wo ich das gerade hier so reingucke, ey, da stehen einfach diese ganzen Inuit-Frauen im Hintergrund irgendwie so, weiß nicht. So, muss einfach sein, weißt du? Die gehören einfach auf ein Album drauf, weißt du? Die Ja, rot genau. angezogenen Inuit-Frauen. Und dann Und Matmos da am Klicken, da rumklicken, weißt du? So, ja. Und im Schnee rumlaufen. Ja, ist schon verrückt, ey. Und man muss sagen, ihre Stimme ist trotzdem geil. Also sie hat auf jeden Fall eine krasse Range und was weiß Ja, ich. also Aber ja, ganz klar. Also genau, das wollte ich halt am anderen Punkt bringen. Aber die hatte, ja, das sind halt echt 5 Oktaven und die XX kommen zusammen auf 2. überhaupt, vielleicht auf eine. Ja, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, das ist auch das, dass ich dafür hasse ich auch die Typen von Ultralativ, dass sie in ihren Playlists ja tatsächlich immer welche Momente, du hörst diese Playlist durch und irgendwo ist immer diese scheiß Band mit drin. Immer. Wo, Ultralativ, was? Ja, also Ultralativ haben ja mit UKW-Lativ den Podcast, der ist ziemlich cool und die machen da Spotify-Playlisten draus. Also immer eine Spotify-Playlist zum Ende Also. des Podcasts, die du dir dann anhören kannst, wo die halt etwas zusammenstellen. Okay. Und Ultramativ meinst du, oder wie? Ultralativ heißt der YouTube. Du kennst Ultralativ nicht? Nein. Das ist so ein völlig überhypter YouTube-Kritikkanal. Haben aber ein paar gute Momente. Das Thumbnail der Woche ist immer sau lustig und ihr Podcast ist, wie gesagt, eben nicht übel. Und die haben auch einen echt guten Musikgeschmack, was deren Playlisten angeht, die sie halt eben pro Podcast eine machen. Aber das halt immer wenn du denkst, okay, das ist eine geile Mischung, kommt irgendwie Say Something Loving oder irgendwas vom. Es sind ja nicht mal die Singles, es sind einfach irgendwelche B-Seiten, Scheiß-Tracks von diesem Kack-Trio oder eben noch diesem Warte, Kack-Producer. Ultralativ Playlists. Muss ich jetzt mal nachgucken. Muss ich Nee, jetzt mal gucken. auf Spotify musst du suchen, UKW-Lativ heißt das ganze Ding. Ah, UKW-Lativ. Okay, das erklärt einiges, warum ich nichts gefunden habe. UKW-Lativ. Ah, da. Dann, ja, okay, die neueste. Dead Crush. Das neue alt. Ah, das habe ich vergessen aufzuschreiben. Das habe ich mir schon wieder gelöscht aus meiner Spotify-Dingenskirchen. Ha! Dann habe ich zumindest noch eins, über das ich reden kann. Das neue OJ-Album. Relaxer. Ja, da ist der mit Ach, schlechteste Track, finde ich. die neue Playlist wurde kuratiert von David Hein, der im Podcast war. Die neue hier mit OJ. Sein, Immer also fickt euch alle wenn es groß. die Season 2 Episode 12 ist. Ja. Zwei The Access Tracks. Nee, nee, nee, Eben, nee. genau das meine ich. Und das ist auch noch zweimal der gleiche. Ja, das finde ich irgendwie auch nicht okay. Episode 13, okay, Mac DeMarco ist drin, King Cruel ist drin, okay. Da sind interessante Sachen dabei, muss Wie man ja gesagt, mal aber so sagen. jede von deren Playlists funktioniert. Justice? Justice? Jede von deren Playlists Justice. funktioniert so, dass irgendwo einfach TXX drin sind und das völlig den Flow aufreißt. Joy Division, Tom Waits. Zweimal Tom Waits hat, da mag jemand Tom Waits. Ist auch so ein Björk. Ist so ein richtiger. Ich finde, das sind alles so Björks. Weißt du, das sind so Leute, die haben so eine riesige Diskografie und wenn man nicht drin ist, dann versteht man sie einfach nicht. Ja, Aber wenn man das. erstmal drin ist, kommt man nicht mehr raus. Das ist Radiohead, Björk, Tom Waits und ich würde arguen auch ein kleines bisschen Nine Inch Nails. Also ja, Ja, finde ich. kommt gut ran. Ich würde noch, Scheiße, wie heißt diese Band? So dieses Alternativ-Dingsbums da aus, gut, die haben noch keine riesige Diskografie, kommen mir aber ähnlich ätzend vor. All-J, war's denn, glaube ich. Oh, die sind sowas von zugänglich. Nee, das stimmt nicht. Nee, also ich kann, ja, ganz ehrlich, vielleicht regen sie mich deswegen auf, weil sie so zugänglich sind, obwohl sie auf so sperrig tun. Aber das nicht Wollen können. wir jetzt über Old Jay reden? Nein, Wollen wir wollen wir das nicht. Nee, wollen wir nicht. nicht? Wollen wir, wenn ich das neue Album gehört habe, I weil das just haben. want to love you in my own language. Das machen wir übrigens Boah, das. nein, Das ich muss über das neue Album reden. machen wir, wenn ich über das neue Album da mal gehört habe. Das habe ich mir nämlich immer noch erspart. Genauso wie die neue von Imagine Dragons, die ich nur mal abspielen musste auf einer Grillparty, weil die Leute meinen Soundtrack gehasst haben. Also beziehungsweise ich habe mich dann irgendwann in die Box gemogelt und den Hip-Hop Einschlag mit einer ordentlichen Portion 1975 beendet, aber ja. Ja, so, ich muss dazu sagen, warte mal, ja, nee, aber was ich zu dem neuen Album kurz sagen muss, weil ich muss trotzdem drüber reden, du hast es noch nicht gehört, deswegen können wir eh nicht viel drüber reden, aber zwei, Genau. drei Sätze muss ich darüber trotzdem verlieren. Ja, drop it. Die können arschgeil produzieren, muss ich sagen, finde ich. Also ihre Alben sind immer wirklich super geil produziert, finde ich. Da kommen Ja. perfekt die Tiefen und die Weite raus und was weiß ich. Immer super geil. Genauso ist es auch bei einigen Tracks hier auf dem Album, die irgendwie so einen Glimpse haben, irgendwie so 30 Sekunden bis eine Minute Parts irgendwo in den Tracks vergraben, die super geil sind, wirklich. Und wenn man sich die Tracks nochmal anhört, dann wartet man tatsächlich nur auf diesen einen Moment eigentlich irgendwie so. Zum Beispiel beim Opening Track gibt es so einen Punkt, wo du dann irgendwie so du hast Feuersounds zum Beispiel, also dieses Feuerknacken, und dazu kommt dann so ein leicht distorteter, aber trotzdem nicht aufdringlicher Bass, der sich mit diesem Feuerknacken vermischt, und dann noch so leichte Piano-Dinger, die irgendwie reinkommen, ja, und dann genau, so Vocals abgemischt, die mega ASMR-S-Close-Up sind, und dann hast du im Hintergrund noch sowas Chor-eskes, aber nur Leute, die so Hi sagen, es ist ein totaler Orgasmus im wahrsten Sinne. Funktioniert im Deutschen übrigens viel besser als im Englischen, fällt mir gerade auf, so Eargasm und Orgasmus funktioniert viel besser. Ja, aber dann, und ich muss kurz sagen, In Cold Blood ist eine geile Single, trotzdem sehr zweiklassiger Track von All J, der dann irgendwann mal den Key changed und es klingt irgendwie scheiße. House of the Rising Sun ist ein Cover, wo sie 10 Akustikgitarrenspieler dasselbe in der Kirche haben spielen lassen. Ja toll, klingt trotzdem nicht gut. Hit Me Like That Snare, das ist so scheiße. Da wollten sie so alternativ sein und so haben versucht, einen Lo-Fi-Track zu machen, das können die nicht. Weißt du, das sind so Leute, die sollen Hi-Fi-Tracks machen, weil ihre Lo-Fi-Tracks einfach scheiße klingen. Es ist dann so, und die Lyrics sind auch schlimm, so, oh, fuck you, I don't care about what you say. Hit me like that snare. A moon-shaped pool playing in the basement. Und dann sind die irgendwie, weiß ich nicht, Dead Crush klingt einfach scheiße. Ja, sie haben das Radiohead-Album referenziert in ihrem Track, ja, weil das kommt. Adeline ist okay, aber klingt wie der Avatar-Aufbruch nach Pandora-Soundtrack. Last Year ist einfach nur ein Kack-Track, da passiert gar nichts, das ist einfach ein richtiger Kack-Track. Pleader ist ein Kack-Track, wo nichts passiert und am Ende eine coole orchestrale Passage ist, die aber nichts wettmacht, das Album ist scheiße. Das will ich damit sagen. Also mit zwei guten Tracks. Und dann werden sie wieder mit einer geilen Lightshow durch die Gegend touren. Es geht mir genau wie bei TXX. Ich werde mir irgendein Konzert davon runterziehen und in meinen Full-Concert-Playlist Order schmeißen. Ich muss aber sagen, ich liebe All J für eine Sache, nämlich ich finde schon gerade, dass ihr Debütalbum in Awesome Wave einen sehr extrem zugänglichen Sound, keine Frage, aber trotzdem einen eigenen Sound haben. Sie haben zum Beispiel keine Hi-Hat oder Cymbal, wenn einem das mal auffällt. Das haben sie zum Beispiel nicht. Ja, und, aber viel tiefe sagen, Gitarren und was, ja? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es haben ja auch eine 1975, wie gesagt, ich werde noch viel über diese Band reden in diesem Podcast wahrscheinlich, aber die haben mich ja, hast du ja mitbekommen, weil es ging ja nicht on, weil Mikrofonprobleme, aber ja. Die haben mich ja extrem überrascht, weil das ist auch Pop, der Pop sein darf und Pop ist, aber trotzdem eben nicht so tut, als wär's Pop. Und das auch ganz gekonnt ist, weißt du, verstehst du, so ein bisschen wie Coldplay zu ihrer X- und Y-Phase. Wie genau, das ist so, dass bei All J, zumindest Early, ja, All J, es ist auch das, es finde ich nämlich sehr gut, das ist so, das kannst du nämlich überall, wenn du mit Leuten abhängst oder so, entspannte Stimmung oder so, du kannst All J machen, in der Regel kennt jeder, niemand beschwert sich und du leidest auch selber nicht drunter. Genau. Das ist das, immer so ein guter Kompromiss, ja, All J, deswegen. Und da muss ich sagen, und das ist eigentlich eine super Ausgangslage, und da gibt es halt für viele Bands, die machen dann zwei Möglichkeiten, entweder sie ziehen das durch, bis es langweilig wird, oder sie werden scheiße, indem sie abweichen. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Aber live kriegen sie es nicht so richtig hin. Man muss sagen, was bei ihnen halt auch geil ist, sind ihre Choralen, sag ich mal, mehr oder weniger Elemente. Also sie arbeiten ja viel, ja, mit ihren verschiedenen Stimmlagen, die dann, ja, übereinander, ja, liegen. Aber live heißt dann halt echt entweder Zuspieler bis zum Geh nicht mehr oder scheiße klingen. Bei sie können Sachen. Es nicht, sie treffen nicht den Ton teilweise. Und außerdem, ja, klingen manche Keyboards, wenn sie nicht so overaffected sind wie auf dem Album. Auf dem Album klingt alles geil. Das ist so ein gutes, abgemischtes Album. Ich liebe das. Aber live klingen manche Keys dann plötzlich ultra billig irgendwie. Ja, so, bevor wir jetzt wieder ins Live-Thema abdriften, ich habe noch drei Platten, die ich mal so ein bisschen mitbekommen habe. Ey, du warte mal kurz. Du hast mich noch gar nicht über die Alben reden lassen, über die ich noch nicht reden wollte, über die ich nicht viel sagen wollte, über die ich durchhetzen wollte. Okay, ja gut, dann hau du mal raus, weil dann habe ich nämlich auch noch drei. Dann hol ich mal tief Luft. Ihr dürft euch freuen oder auch nicht freuen über einen kurzen Monolog von mir. Also, Album Nummer 1, um das ich reden möchte, und zwar von Beach House. Die Veröffentlichung von den B-Sides und den Rarities. Sind einige coole Tracks dabei, einige okay Tracks. Ist es halt eine B-Side und Rarities Collection. Die hörst du an, wenn du ein Fan bist und erkennst ein paar coole Tracks irgendwie. Nichts Geniales, aber cool. Radiohead mit ihrem Re-Release von OK Computer. Ein arschgeiles Remaster, was, also OK Computer klingt eh schon genial, so vom Mixing her, aber es klingt noch besser. Also ich saß selten wirklich da, ich habe diese Schallplatte aufgelegt, saß wirklich da mit offenem Mund irgendwie und konnte nicht was anderes machen. Und ich wollte nur mal ganz kurz reinhören eigentlich und musste dann die Seite zu Ende hören. Super geil. Mit drei neuen Tracks, die vorher nicht veröffentlicht wurden. Ich verstehe auch, warum die nicht veröffentlicht wurden. Die sind alle scheiße, bis auf einer, der ist mittelmäßig, und zwar Manowar. Aber das Problem ist einfach, Tom York singt jetzt als heutige Person da drauf. Also der wurde heute nochmal recorded, heutzutage, seine Vocals. Und Tom York kann halt nicht mehr dieses Aggressive irgendwie. Er ist halt jetzt ein alter Sack geworden, der nur noch so und es kommt halt nicht Remasters, so. Die so funktionieren, und es kommt bei ehrlich. Ihm halt ja. nicht, es ist sehr subtil, das Remaster. Ein Check hat drunter gelitten, aber ein paar Checks sind sehr, sehr, sehr gut darunter. Ja, aber neue Vocals auf Ikonen. Nee, bei dem Track, der eh noch nie veröffentlicht wurde, deswegen. Ach so. Der wurde, okay. Das war so einer, der wurde auf live halt manchmal gespielt und war so ein kleiner Publikumsliebling, deswegen haben die den mal veröffentlicht, so jetzt re-recorded. Geile String-Section ist drin, so im Hintergrund, subtil, aber es ist halt so. Seine Vocals sind halt so reverby und so viel zu dünn und er muss eigentlich da mehr Aggression reinbringen, so inwiefern Thom Yorke das kann. Fleet Foxes mit Crack Up habe ich ein, zweimal gehört beim Zeichnen. Fleet Foxes ist für mich so Atmosphäre-Musik, es ist so folkig und total reverbig und total viel Naturscheiße, ist geil, so, aber Hintergrund finde ich, also für mich. Big Thief mit Capacity hat ein paar geile Tracks gehabt, ist ein Folk-Album von irgendeiner Alten, die irgendwie mal in einer Sekte gelebt hat und die Eltern wollten die berühmt machen, hat die gesagt, fickt euch, ich werde ohne euch von mir selbst aus berühmt. Hat gut geklappt, aber nein, in jedem Fall, aber es hat ein paar süße Tracks, ist ein schönes Depri-Folk-Album, okay, nichts Besonderes. Waves mit Yo Welcome, nie ein großer Waves-Fan gewesen, ich habe das einmal gehört, als ich besoffen war, da fand ich es geil. Danach konnte ich mir das Album und jeglichen Track darauf nie wieder anhören. Während ich besoffen war, war ich richtig so, boah, das wird voll mein Sommeralbum, geil. Aber naja, ich kann es nicht mehr hören. Paramore mit After Laughter, hast du das gehört? Paramore, oh Mann, die Leute sind in meiner Timeline, gut, drei Leute in meiner Timeline sind ausgerastet. Ich habe mal reingehört, habe gedacht, nee, das ist nicht das Paramore, das ich unter Paramore abgestempelt habe. Nee, das muss irgendeine Halbscheiße sein, weg damit. Sorry, ja, die machen ja auch, ich muss es sagen, das ist ein 90s-Pop-Album teilweise, aber oh eigentlich Gott. Mit dem coolen Teil, nein, den coolen Teil, stell dir vor, es ist eigentlich sehr gotteslästerlich, das zu sagen, aber es hat so ein bisschen Einflüsse von, wie heißen sie? Talking Heads. Talking Heads, großartige Truppe. Ja, und du wirst es nicht glauben, aber Remain in Light, sie haben sich was von Remain in Light angeguckt. Oder sagen wir es mal anders, der Bassist hat sich was von Remain in Light angeguckt. Die Sängerin überhaupt nicht. Die will das irgendwie gar nicht, habe ich das Gefühl. Aber du siehst im Hintergrund, das ist richtig traurig, weil du hast die ersten drei Tracks, die ultra grooven. Sie grooven ultra, tut mir leid. Also du hast absolut einen Bassist, der richtig abgeht, der richtig was zu tun hat. Drums, die richtig groovy sind und du kannst wirklich nicht anders als dazu irgendwie dich zu bewegen. Es ist super geil, wirklich so. Es hat halt auch diese, also wie halt Remain in Light, so diese afrikanischen Rhythms, so ein kleines bisschen. Ja, kannst gar nicht hier zuordnen, aber ich glaube Talking Heads sagen wir halt was, ja. Ja, und das geht dann drei Tracks lang so. Dabei ist Hayley Williams so, why are you all so fake happy? Just hang here with my weather. Also macht immer noch so Twilight-Musik. also irgendwie über diese geilen Instrumentals, aber die ersten drei Tracks. Sorry. Das ist Muse, aber gut. Das ist auch Twilight-Musik. Was übrigens mega traurig ist, Thom Yorke von Radiohead hat einfach extra einen Track für den Twilight-Soundtrack geschrieben und es ist einer seiner besten Solo-Tracks. Das ist das Traurige daran. Hearing Damage heißt der, ganz interessant. Naja, also er ist relativ poppig halt gehalten. Nee, aber das Album ist geil, die ersten drei Tracks, und dann wird es irgendwie langsam so ein bisschen beschissen irgendwie. Und dann wird es irgendwann ganz scheiße und ich weiß nicht. Also die ersten drei Tracks sind super geil und danach kann man das Album auch ausmachen. Dann hat man nichts verpasst und ein paar geile Tracks gehört, die grooven as fuck. The ILY's Bodyguard, total enttäuschender Release von dem Produzenten mehr oder weniger von Death Grips. Ein total langweiliges Album mit einem guten Track, den Rest kann man in die Tonne kloppen. Animal Collective mit Meeting of the Waters und The Painters EPs, zwei EPs. The Painters EP ist scheiße. Weil es ist ja die Painting with B-Sides und Painting with war schon das beschissenste Album von denen. Oh Gott, Meeting of the Waters ist endlich mal wieder ein abstruses, creepy, dark, ambient Naturalbum, was man sich eigentlich überhaupt nicht geben kann, aber man ist irgendwie froh, dass sie mal wieder so eins machen mit einem extrem geilen Akustik-Gitarren-Track. Sie haben einfach eiskalt, sie sind in den Urwald gefahren und haben Anacondas gesampelt, du glaubst es nicht, ne? davon gibt's Bilder, so wie sie Anacondas samplen, so, weißt du? Spoon, Hot Thoughts, zweimal gehört. Spoon ist so eine Indie-Alternative-Rock- Bands für die Alternative-Rock-Leute, die eigentlich kein Interesse an Musik haben, aber so, ich höre gerne alternative Musik. Das ist so beschissen. Weißt du, die haben so ein paar geile Tracks, so, die sich aber dann nicht weit genug entwickeln, haben dann plötzlich einen Track, der so house-inspiriert ist, aber nirgendwo hingeht. Da wollten die so einen intelligenten Ambient-Track-esque machen, aber es macht einfach keinen Spaß. Und dann, ich weiß nicht, sie wollten, glaube ich, ihr Kid A machen oder was weiß ich, aber sie haben am Ende einfach mal einen Track reingehauen, wo der aus drei Parts besteht, wo Hörner irgendwas spielen, nur Hörner so, cool. Aber wirklich nur irgendwas, wirklich so. Und dann immer so 10 Sekunden Pause dazwischen. Hat nichts mit dem Song zu tun, oder? Das ist der Song. Das ist der Closing Track. Und der Rest ist, und das, der Punkt ist so, du würdest erwarten, der Rest des Albums ist auch das ultra abstrakte Track. Der ist abstrakter als alles auf Kid A, sag ich dir, weißt du? Oh, und der Rest von dem Album ist halt einfach nur Pop-Indie-Rock, so. Blues-Rock und so. So, gibt All-Star-Vibes ab. Kein Scheiß. Guess, Narcopop, geiles Ambient-Album, die ganze Zeit irgendeine Vierviertel-Kick und irgendwelche Streicher und ich hab mir das mal 2 Stunden angehört, bin total gestorben, aber war irgendwie geil. Father John Misty, deutsches Album übrigens, Deutschland, Father John Misty mit Pure Comedy, das ist so der Typ, der 11-minütige Akustik-Gitarren-Songs es ist so dieser, der ist so 20 Jahre alt, ich verstehe die Welt und warum ist sie so, Blablabla, also sein letztes Album war besser, weil irgendwann nervt's einfach, weil seine Tracks echt 12 Minuten lang sind und aus 3 Akkorden bestehen hier. Das irgendwann reicht's auch mal. HGH, die Therapie wirkt. Bonobo Migration habe ich mir einmal angehört, ist halt Bonobo, das kann man irgendwie gut zum Abschalten hören, aber irgendwie irgendwas fehlt da, finde ich immer. Und das war's dann auch schon, ja. Also, ja. Ist das deine Liste? Das war meine Liste von den Alben, über die ich nicht viel sagen kann. Okay, gut. Dann komme ich jetzt mit den Alben, über die ich ein bisschen mehr sagen kann, die ich mir aber tatsächlich nicht gekauft habe. Amplifier mit, keine Ahnung, wie das Ding mehr hieß, kommt wieder mal nicht an den Octopus ran, muss es auch nicht. An Echo Street kommt es auch nicht ran, an das letzte kommt es irgendwie ran. Ich bin auch mit Amplifier, komme ich irgendwie nicht so warm. Also ganz ehrlich, Octopus war super. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Okay, gut, Bildungslücke, aber ja, die habe ich ja auch mit Beach House, Dead Grips, Boards of Canada, Boards of Canada hieß. Boards of Canada ist tatsächlich eine Bildungslücke übrigens. Ja, eben. Und Amplifier ist auch eine Bildungslücke, wenn du dich für Progressives auch irgendwie so interessiert. Ist so ein bisschen Ocean-Size-mäßiger Gitarrenrock. Aber guter Progressiver, also ein bisschen Porcupine Tree in besser. Also in schlechtes Porcupine Tree in besser. Aha. Also an gutes Porcupine Tree kommt es nicht dran. Nee, aber es hat ein paar sehr geile Momente und The Octopus ist ein Doppelalbum, ist verdammt großartig. Also da waren sie auch wirklich mal extrem spacey, Psycho-Prog, also. Ja, klingt, habe ich auch gerade, ich skippe gerade durch, es klingt sehr psychic so. Ja, und ein bisschen, ein kleines bisschen übrigens auch shoegazig, dadurch, dass es so reverby ist. Die sind auf der Bühne sind die nicht direkt shoegaze, aber Sunglass-Gaze. Also der eine, der Gitarrist, also ich habe die mal irgendwo in einem Vorprogramm gesehen, meint. Oder ich bring's durcheinander, aber zumindest kenne ich sie von Filmen. Also der Bassist hat eine blöde Sonnenbrille auf und starrt ins Nichts. Der Leadgitarrist guckt immer aufs Pedalboard, der Sänger guckt irgendwie immer auch planlos irgendwie in der Gegend rum und der Drummer guckt auf die Snare. Das scheint live extrem amüsant zu sein, aber müsste ich mir eventuell sogar mal geben, aber. Fuck, ja. Wie viel Album veröffentlicht die denn? 7 haben sie, glaube ich, bis jetzt gemacht. Plus noch EP ohne Ende. Das ist ja mal eine richtige King Gizzard-Scheiße. Naja. Also wie gesagt, Amplifier mit dem aktuellsten. Du kannst mir gleich vielleicht sagen, wie das heißt, das Gelbe. Trippin' with Dr. Faustus. Ja, genau. Wie gesagt, okay, Platte, mehr nicht. Aber auf jeden Fall reinhörenswert. Dann Dead Adam, How to Flex and Troll and Scene. Besser als alles, was sie bis vorher gemacht haben. Weil die Typen halt auch irgendwie flexen können. Live klang es dann, glaube ich, nicht mehr so gut. Ich habe mir den Rock am Ring Stream angesehen und habe gedacht, scheiße, was für ein Müll von Limp Bizkit Riff-Hop. Also es funktioniert wirklich nicht. Limp Bizkit ist in ja, hast du den Stream gesehen? Nee, aber ich hab schon Live-Aufnahmen von denen gesehen und Dead Adam funktioniert live nicht. Weil die Autotune einfach nicht klappt, aber ja. Nee, aber du musst dir diesen Rock am Ring-Dings anschauen. Da haben sie einen Gitarrist auf der Bühne gestellt, der komplett wirkt, als hätte er sich irgendwie verlaufen. Warte mal, Dead Adam. Der Drummer, der Produzent spielt nur die ganze Zeit Drums, der Rechner kippt voll aus dem Takt, weil der Bass so intensiv ist, gibt's richtige Aussetzer und die anderen eiern über die Bühne und es klingt wirklich wie Limp Bizkit in Scheiße. Also 700 Main Street sieht da gar nicht so schlecht aus gerade. Nee, aber warum machen die Moshpits dazu? Ja, genau, das war der andere Punkt. Das stimmt, der passt gar nicht, der sieht aus wie von einer Psych-Rock-Band, finde ich, der Gitarrist. Aber wahrscheinlich genauso bekifft wie der Rest. Nee, der ganze Auftritt ist ein Debakel. Aber ich muss sagen, auf Platte klang es mal wieder gar nicht so übel. Ja, die können ja produzieren auch. Ja, also produzieren kann der Typ ja sowieso. Aber die können mittlerweile auch recht flexen. Und es ist vor allem schön, dass das Album nicht so Hanfblümchen-Scheiße ist wie Hydra 3D, sondern dass mal so ein bisschen ausgeteilt wird. Weißt du, so mal anstatt von Peace and Love einfach mal alles, ich fick dich, so ein bisschen mehr. Also es wird mehr gebattelt als im JBB. Das JBB, was ja dieses Jahr irgendwie super gut funktioniert. Keine Ahnung, was da abgeht. Ich sehe nur irgendwie dass Julian keine Lust hat. Ich habe keine Ahnung, ich habe das nie verfolgt, aber ich denke mir, was ist da los gerade? Ich finde es schön, wie alle Kids Julian haten, seit er auf seiner anderen Facebook-Seite ein bisschen auf nett tut. Wer tut auf nett was? Julians Blog hat ein Instagram-Profil, so ein eher privates. Nee, es ging ja eigentlich los mit seinem Malle-Urlaub oder, nee, nicht Malle, irgendwo auf Malediven war, glaube ich. Und hat da so ein extrem menschliches Video veröffentlicht und die Leute haben ja alle dafür gehatet. Echt? Das würde ich gerne mal sehen. Ich kann mir den gar nicht menschlich vorstellen. Dann, was war noch? Gib mir mal kurz eine Minute. Das ist irgendwie, das ist ja eh nur eine Minute lang. Ich will das kurz gucken. Auf den Malediven. Das ist aber auch echt merkwürdig, dass er in dem ganzen Video keinen Hurensohn sagt. Aber naja, noch da? Ich höre dich nicht mehr. Wo bist du? Wo sind sie? Und wo ist der Rest der Welt? Wo befinden sie sich? Ich vermisse sie. Nee, wo bist du? Also, kommst du her? Also, langsam. Also, ja. Naja, ich habe ja Zeit. Hallo? Hallo? Wo warst du? Da bin ich. Ja, Wasser holen. Ach so. Ich hätte was gesagt. Und wie ist das Julian-Video? Er hat nicht einmal Hurensohn gesagt, glaube ich. Ja. Das ist irgendwie merkwürdig. Naja, egal. Darum geht's jetzt gar nicht. Ja. Nee, ich hab eine Platte ausgegraben und haben wir dann später tatsächlich auch durch Boris von Metamorph, der ja mittlerweile, die machen den Kanal, glaube ich, gar nicht mehr, aber die sind ja mittlerweile echt so dick im Filmbusiness drin. Und ich habe es durch die so ein bisschen mitbekommen und durch einen sehr geilen Artikel in der Zeit, wo es eigentlich drum ging, über Menschen im Hintergrund. Und nee, es gab ein neues Album von Tokyo Bordell. Also, ja, habe ich mitgekriegt, dass sie sind jetzt auch eine 90s-Pop-Band, ne? Ja, und ganz ehrlich, ich habe mir Something mit V-Train Empire of the Sun. Genau, es klingt wie fucking Empire of the Sun. Ich habe einmal reingehört, aber es hat mich irgendwie nicht gereizt. Also sagen wir so, das ist auch wieder so ein Album, wie du es vorbeschrieben hast. Das hat einen Track, der alles wegfickt. In meinem Fall würde ich sagen Something New, weil der ist halt echt, der ist guter Standard. Klar, Depeche Mode steckt da jetzt nicht in den Dings. Das ist für mich ist es ein bisschen so ein Rip-Off von Higher Love, aber halt ein gutes Rip-Off. Und diese letzte Minute, wo dann der Beat einsetzt und diese distorten Sample und dann kommt noch die Gitarre oben drauf. Und das ist für mich der beste Synthie-Pop-Moment in diesem Jahr bisher, den ich so gehört habe. Warte, zeig mal kurz, warte mal. Tokyo Hotel. Something New. Warte. Die letzte something Minute. New. Der erste Track, ne? Der erste Track, die letzte Minute. Wirkt halt auch mehr im Verbund, also braucht schon den Song vorher davor, aber... Ah, das kommt schon geil. Also natürlich wirkt das besser im Track, aber... Ja, aber wie gesagt, das ist dieser Breakdown und dann diese wirklich geile Beatbastelei, die ist so ziemlich das Beste, was ich im Synthie-Pop dieses Jahr gehört habe. Und das ganze Album kommt einfach nicht hinterher. Das Album klingt wie 10 Versuche, diese Großtat nochmal zu schaffen. Ja, das ist natürlich traurig. Ich muss gerade selber nochmal reinhören in dieses Afterlife, weil das ist irgendwie, für mich ist es irgendwie eine Verbindung ähnlich, weil Paramore ist genauso wie Tokyo Hotel irgendwie null ernst genommen irgendwie eigentlich. Ich meine, es sind beides irgendwie so Teenie-Bands mehr oder weniger. Deswegen finde ich, bist du noch da? Ja, bin ich noch. Hallo? Ja, noch. Okay, ich dachte. Sorry, ich habe hier wahrscheinlich, bin ich zu weit vom Mikro entfernt. Spracherkennung. Mal einen Tacken softer schalten. Sekunde. Mehr nach links oder nach rechts? Alles gut. Besser? Alles gut, ja. Ich höre dich super. Ich musste nur gerade selber nochmal kurz auf diese Bassline hören. Es ist echt nicht schlecht. Ich weiß nicht, ja. Ich bin gerade selber nochmal begeistert davon. Das ist, also, aber das liegt, aber ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass man keine Erwartungen an solche Bands hat, wenn es nochmal was ganz, okay ganz ist. Ehrlich. Und diese Band, die ist ja, die ist halt mittlerweile echt so von produziert worden zu, produziert sich jetzt halt selber und Tokyo Hotel produziert selbst? Ja, mittlerweile ja. Also Tom macht die ganzen Sachen. Und Bill ist so ein bisschen der Künstler und Tom ist so ein bisschen der Musiker. Und Lolek und Polek oder Fix und Foxy oder wie du die Typen noch immer nennen willst, die sind halt da, aber ich muss sagen, fette Props, dass die nicht rausgeworfen haben für ihn, sondern dass die tatsächlich mitspielen und die machen live tatsächlich auch was. Live muss ich sagen, das klingt auch noch irgendwie nach was. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die das irgendwie drauf haben. Ja, und der Witz ist halt, die verkaufen mittlerweile die etwas mittleren Clubs aus und sind halt immer noch viel zu teuer, zehren so ein bisschen von ihrem Ruhm von damals, aber sind halt rein musikalisch gesehen, nicht kacke. Und ich würde es mir tatsächlich auch wieder geben. Wenn es jetzt ein neues Album gibt, würde ich das tatsächlich mal durchhören. Und hoffen, dass sie da die guten Momente, ich meine, also sorry, dass das Der Vorgänger da, das erste Elektroalbum, das war ja furchtbar. Ich sag nur, Vibe hat eine Wumme, bum, bum, bum. Aber das Neue, das. Also, wenn da Empire. Wie gesagt, auf das ich fand's nicht schlimm, aber ich fand's. Ja. Irgendwie sind mir die Vocals so upfront. Ich habe das Gefühl, mir gefällt die Mische nicht. Die ist mir ein bisschen zu viel Compression. So, finde ich. Ja, es ist halt übelster Autotune-Vocoder-Kack, aber. Das kann eben auch was, muss ich sagen. Also. Da gab's echt. Ja, mag sein, dass sie was können. Es kann ja sein. Also wir sind an Tokyo Hotel und Paramore vorbei auf jeden Fall. Die schlimmen Sachen. Mehr oder weniger. Wir sind, glaube ich, abwechselnd dran bei den Alben, bei denen wir mehr reden, glaube ich, oder? Eigentlich. Also ich habe keine mehr. Wenn mir du hast keine mehr? Oh nein, das ist total scheiße, weil ich glaube, über ganz viele. Ja, wenn mir jetzt kannst du nicht sagen. Das ist das Problem. Ja, da war ich mir nicht so sicher, aber ich kann noch mal durchgucken, was ich so. Also guck lieber nochmal durch, damit du noch was findest. Ich habe ein paar, also eins, worüber ich schneller reden kann, was du garantiert nicht kennst, und zwar von Mount Eerie, A Crow Looked At Me. Nö, muss man, kenn ich nicht. Ja, natürlich nicht. Das ist auch eigentlich nicht so wichtig. Das Album ist halt, also Mount Eerie, man kennt vielleicht The Microphones. Die sind mit dem The Glow Part 2 Album, haben sie damals einen mehr oder weniger kleinen, großen Klassiker gelandet. Der Opening Track, beziehungsweise der Title Track, meine ich, The Glow Part 2, ist auch ein absoluter Must-Listen-Track, der irgendwie drei Phasen durchlebt, die alle super genial sind. Mit abgefuckter Mische, also drei Akustikgitarren, die eigentlich nur einen Riff spielen, aber trotzdem von drei Stereo, also drei nachher, ist schwierig zu erklären, du musst es dir mal anhören. Naja, ja. Und dabei hat jetzt halt rausgebracht dieses Jahr ein Album, weil. Das ist schon so ein übliches Thema, aber halt seine Frau ist abgekratzt und Singer-Songwriter, die müssen dann natürlich darüber ein Album machen, dass ihre Frau abgekratzt ist, so, weißt du, das muss natürlich sein. Ja. Aber ich muss sagen, von den ganzen, oh scheiße, irgendjemand ist abgekratzt, Singer-Songwriter-Alben, ist das, finde ich, wirklich das, was am ehesten so, also was man am ehesten, finde ich, so noch, wo man da mitkommt ein bisschen, weißt du. Also es ist halt sehr krass, es ist halt eigentlich relativ skeletal, das sind primär so relativ gut arrangierte, also du merkst, dass dieser Typ wirklich Ahnung vom Schreiben von Songs hat und sowas, also hat auch kein Problem, wirklich sehr abwechslungsreiche 7-Minuten-Tracks zu schreiben oder sowas, aber primär sind die Lyrics halt primär so, yo, hier, zwei Tage ist es her, da bist du abgekratzt, das ist noch da, so und so ist das, es ist klingt, so direkt klingt, on point. Klingt nach Vulnicura von Björk. Ja, gut, Vulnicura ist aber noch so, ja, gut, aber es ist halt echt, es ist hart, sich das anzuhören, muss ich zugeben. Noch schlimmer? Weil es halt echt, ja. Okay. Viel schlimmer. Nee, ist aber wirklich, aber ich, wie gesagt, jemand, der so ein bisschen Folk mag, irgendwie so, ein bisschen und, gerne ja. mitweint oder so, der, ja. für den ist es geil. Wo wir schon bei, ja. na, nicht wirklich, also es ist halt immer noch was anderes, ja, wie ja, gesagt, The Glow Part 2. Wo wir schon bei was waren? Warte kurz. Der Titeltrack von dem hier, da musst du einfach wegen der Produktion durchskippen. Das ist wirklich extrem gut, finde ich. Also von der Produktion her. Moment. Ja gut, laber mal weiter. Die Vocals muss man mögen. Ich höre mir den mal durch und du laberst mal über das nächste Album, das ich nicht kenne. Ja, okay, aber da musst du mithören eigentlich. Das ist nämlich wichtig für dich, glaube ich, dann doch eher. Es geht nur darum, dass du durchskippst, um diese verschiedenen Phasen der Produktion da drin zu haben, weil die es ja, echt kommt, super kommt. Produziert. Hast du mir da echt einen Song geschickt und nicht gerade ein ganzes Album? Das 5-Minuten-Ding? Ja, so kommt es mir nämlich vor. Das ist irgendwie, als wäre das ein ganzes Album auf 5 Minuten. So unterschiedlich sind die Teile. Ja, aber ja. Es funktioniert. Ja, das, wie gesagt, ich werde mir noch einmal... Vor allem den Endpart finde ich geil, mit... Naja, ja. Egal. Sehr groovy. Genau, das Album, das hat, vielleicht kennst du es sogar, das kann sogar sein, weil, soweit ich es mitbekommen habe, hat Future das ab irgendeinem Punkt mal empfohlen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie viel du verfolgst, Future auf Twitter oder so, und zwar von Arca. Oh, Arca, ja, das kenne ich. Oh, du hast es gehört. Ja. Oh, ich glaube, du bist so der Typ, der sowas nicht mag, das weiß ich. Achso, ich fand's, das ist genauso wie bei Jamie XX. Handwerklich ist das top, aber es sagt mir absolut nicht zu. Also handwerklich natürlich, also Arcas Produktion, das muss man mal so sagen, ist wirklich einzigartig. Arca so. Ist ein Meister in Sachen Produktion, aber... Das ist einer, aber gut. Oder, ja, das ist halt einer. Nee, also es klingt so Alien-esque irgendwie und so eklig. Es klingt echt eklig irgendwie. Sag mal so, Arca hat mir ein bisschen zu viel mit Björk gearbeitet, weil genau das hört man im Album an. Arca ist mit Björk zweimal um die Welt getourt, das merkt man. Echt? Das wusste ich gar nicht. Das hast du nicht mitbekommen? Zusammen mit, also Arca mit und noch Arca hat die ganzen Keys gefahren bei der letzten Tour und da noch die Streicher vorne drum und irgendein Dödel. Es war nicht Hex and Cloak, der hat nur produziert, aber irgend noch ein Dödel an den Drums. Aber Arca ist mitgetourt. krass, das wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass er mitproduziert hat, aber der hat ja auch bei Kanye West mitproduziert, bei Jesus. Ja. Das einzige Album, was ich mir durchgängig von Kanye West geben kann, übrigens an der Stelle. Aber also ich finde, also ich fand es auf jeden Fall, ich würde sagen, es ist sehr close dazu, vielleicht mit wirklich meinem Lieblingsalbum des Jahres zu werden. Es muss aber sagen, es ist ein totales Atmo-Album natürlich. So appreciaten kannst du es immer wegen der Produktion, weil die ja wirklich echt so ziemlich genial ist so. Aber ansonsten, entweder du bist in der Atmosphäre drinne oder nicht. Und ich hatte halt so ein paar Momente, wo dieses Album für mich absolut gezündet hat. Und wenn dieses Album erstmal zündet, dann. Ah, dann finde ich, ist es halt super wirklich. Ich müsste halt echt mal, ich mache die nächsten paar Wochen ein paar Fahrradtouren. Je nachdem, so 2, 3 Tage jeweils Nee, das ist richtig, und. ohne Scheiß, das ist richtige Existenzkrisenmucke. Wenn du eine Existenzkrise hast, hau Aka raus, ist perfekt dafür. Perfekte Mucke. Und dann Weißt du, allein schon der halt. Opening-Track, der nur mit diesem Gitarrenfeedback eigentlich im Instrumental arbeitet am Anfang Ja. nur. Das ist nur Gitarrenfeedback, so dieses Piepen, so, weißt Ja, genau. du? Was mir gerade noch eingefallen ist, zufälligerweise, wo ich bei Aka war und mir, ich gucke halt bei Spotify gerade ein bisschen mit, um nochmal ein bisschen mehr Eindrücke zu bekommen und so, klarerweise. Ein cooles Album, was mich nicht komplett weggehauen hat, was ich aber gerade nochmal nebenbei erwähnen wollte, ist vom guten alten Shushu. Letztes Mal habe ich auch schon drüber geredet. Ich glaube, das Twin Peaks Album. Shushu plays the music of Twin Peaks. Hast du mal was gehört von denen, Shushu? Nö. XIU, XIU. Auf jeden Fall haben die ein neues Album rausgehauen, also ich, was ich sagen will. Und zwar Forget. Zieht sich ein bisschen, es ist nicht so genial, aber es hat ein paar sehr, sehr catchige, geile Synth-Pop-Tracks. Also eine absolute Listen-Empfehlung ist Wandering von dem Album. Vielleicht Get Up wegen dem Build-Up am Ende und Jenny Go Go einfach, weil die Lyrics so bescheuert sind und es trotzdem so ein Industrial Pop Fast Track ist irgendwie und es ist irgendwie ganz geil. Und es ist dieser Typ. Es ist halt so obligatorisch. Ich verstehe auch, warum es bei AK empfohlen ist, weil er singt genauso wie AK irgendwie so mit diesem Klingt immer so, als ob er gerade irgendwie, weiß nicht, irgendwie gepiekst wird die ganze Zeit mit dem Schaschlikspieß so in die Seite so. Aber es ist Genau. irgendwie geil so, don't say hello, go, go. Und dann Synthline so, wow, es ist super catchy. Wollte ich nur sagen, aber wollen nicht viel drüber reden. Dann, und das ist vielleicht auch für dich interessant, weil das könntest du vielleicht sogar mitbekommen haben. Keine absolute Abspielempfehlung, aber kann man mal reinhören, wenn man Shushu eh mag, aber wer mag schon Shushu? Ha, nee. Und zwar Slow Dive hat ein Comeback-Album rausgehauen. Slow Dive sagt dir vielleicht was? Ja, Slowdive, sag mir was. Ja, Souvlaki kennst du wahrscheinlich wie das Ja. griechische Gericht. Ja, genau. Und Ich Comeback-Album habe liebe ich Souvlaki. sogar mitbekommen. Das Comeback-Album, also wie gesagt, ich bin erst dieses Jahr in Slowdive reingekommen. Souvlaki ist ein absolutes Empfehlung, ist eine absolute Empfehlung, hat so paar tolle Tracks drauf. Souvlaki Space Station, When the Sun Hits, irgendwelche Produktionen von Brian Eno hört man manchmal raus, Melon Yellow. Souvlaki von 1994 klingt auch heute noch super geil. Tolles Album. Und das Comeback-Album klingt bei weitem nicht mehr so interessant und experimentell, aber es ist so. Ein schönes Album für, wenn es regnet oder die Sonne sehr scheint. Das klingt irgendwie cheesy, aber es ist halt einfach geil für sowas, weil das halt trotzdem gute Laune Shoegaze einfach ist, Ja. irgendwie so. Und das ist einfach geil. So ein bisschen melancholisch hin und wieder, aber immer sehr spacey und so. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich es halt dreimal hintereinander gehört, so gut fand ich. Ich habe es auch schon gut gehört, kenne die Tracks auch jetzt langsam so. Es ist kein geniales Album und ich verstehe jeden, der sagt, ey, das ist kein gutes Album. Es ist halt nicht mehr so krass, in Anführungszeichen, experimentell, wie die anderen es vielleicht waren oder so, aber es ist immer noch ein sehr schönes Album. Was trotzdem auf jeden Fall eine Anspielerempfehlung wert ist, wer ein entspanntes Shoegaze-Album haben will, was auch gut als Ganzes funktioniert. Also wo die Tracks schön ineinander übergehen und eine gute Atmosphäre aufkommt und so. Anspielempfehlung von mir ist Sugar for the Pill. Ist kitschiger 80s-Pop-Track irgendwo, aber ich muss sagen, es hat irgendwas für mich. Und No Longer Making Time, was ein totaler Crescendo-Chord-Track ist, also so ein Track, der darauf hinarbeitet, dass irgendwann die Gitarren ausbrechen. Aber manchmal funktioniert sowas einfach, finde ich. Also von daher. Ja, ganz klar. Ja, das mein. Hast du noch eins? Ich habe tatsächlich noch ein paar gefunden, als ich jetzt gerade ein bisschen durch laut.de gescrollt bin. Du hast mir aber und du hast mir den tatsächlich den ursprünglichen Gedanken hast du mir reingepflanzt, dass du nochmal AK aufgegriffen hast, weil es gibt da eine Band namens Arcadia, also ausgeschrieben oder Arcadia, keine Ahnung. Das ist das neue Seitenprojekt von Mastodon-Drummer Brian Daylor. Ach Ah, ja, machst du denn? neues Mastodon-Album gab es auch, Scheiße as usual. Ich habe nie was von denen gehört, gebe ich zu. Also ich kenne die natürlich, weil die kennt man, aber Ja. wie sind die eigentlich so, Mastodon? Ich habe keinen Plan, muss ich Du, zugeben. ich glaube, das ist auf der Prog-Metal-Schiene so unzugänglich wie Radiohead. Ich glaube, das ist so eine Band, die du entweder liebst du die oder du hast sie? Und ich kann absolut nichts mit anfangen, aber... Hey, das klingt doch nach einer Band für mich. Ja, genau. Ich glaube, du würdest die tatsächlich mögen. Und während Troy Sanders ja mit, wie hießen die, Gone Is Gone, fremdgegangen sind, übrigens Kack-Album im Vergleich zur EP, die haben auch eins rausgehauen. Leider will ich muss sagen, das ist, die Mische versaut mal wieder alles. Es hat wieder ein paar schöne Ideen. Mike Zarin ist halt auch ein echt guter Filmcomposer und das merkst du der Platte auch an. Aber wie gesagt... Das ist ja mal wieder so typisch. Radiohead hat ja auch den Filmcomposer. Ja, also Johnny Greenwood. Ja, Greenwood. Während der Sänger fremdgeht mit Gone Is Gone und sich der Gitarrist die Beine bricht auf der Bühne, während er Anträge macht oder so, keine Ahnung, was da genau nochmal war, aber er hat glaube ich irgendwie seiner Freundin in der Zugabe einen Heiratsantrag gemacht, ist dann von der Bühne gefallen oder umgekehrt, ich hab's vergessen, wieso. Geil. Und hat der Drummer jetzt... Speichere mir mal Crack the Sky ein. Ja. Ja, es ist echt ein gutes Startalbum, ist glaube ich hier abgefahrenstes. Vorher waren sie progressiv steigern und jetzt sind sie eher so ein bisschen auf der Prügelmaschine, aber ist nicht schlecht. Crack the Sky ist glaube ich gerade der Top-Notch-Einstieg, habe ich mir sagen lassen, habe es selber nie wirklich gehört. Habe ich gerade gelesen. Aber auch wieder. Echt? Dass das der Top-Notch-Einstieg sei? Auf jeden Fall Arcadia. Das ist echt peinlich, aber wenn ich ein Album rein will, dann suche ich immer nach die Band oder so und dann Best Album und dann nehme ich einfach das erste. Ja, genau. Auf jeden Fall Arcadia, das ist klingt ein bisschen wie Mastodon, also Drumgeknüppel, ein bisschen geht nicht mehr und zwei Keyboarder. Und das klingt halt echt so kaputt, als hätte, es hat so ein bisschen diesen Dancer-Vibe, den ich in Felix neuem Snippet, worauf wir auch noch eingehen werden, so ein bisschen rausgehört habe, aber das ist halt echt so, das ist Mastodon mit Keyboards in abgefuckt, aber das hat echt goldene Momente drin, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also Arcadia, das Self-Titled. Genau, klick mal den ersten Song an und sag mir, dass das Intro gut ist. Army of Electrons, warte. Süß. Nee, ich glaube, ich lasse mir mal an. Ich spreche es mal ein, das klingt irgendwie cool. Ab Sekunde 17 geht's los. Das ist so. Und da denkst du, was für eine abgefuckte, weirde Scheiße. Aber diese Arps, ey. Das hat halt echt was. Weißt du, die ballern halt wirklich in diesem Stil durch die ganze Platte. Das ist ein Keyboard, eigentlich ein Drum and Keys Prog-Album. Und das ist so abgefuckt kaputt, dass man es wirklich, das muss man erwähnen. Ich hab mich viel zu wenig beschäftigt, um das jetzt wenig quasi noch. Na gut, aber cool, dass du mal erwähnt hast. Dann hast du mich gerade nochmal auf Mastodon gebracht. Ich wollte eh mal reinhören. Ich höre immer nur. Es gibt so Bands, die du hörst an allen Ecken von ihnen, aber kannst die gar nicht zuordnen irgendwie. Da gibt's ein paar Bands. Ich bin gerade auf laut.de und finde doch noch ein paar Dinge, die ich reingehört habe, aber weil, wie gesagt, es ist ja, die Apple Music hat keine welche Backview auf dem Rechner und mein Handy hängt an der anderen Seite des Raumes am Strom, um uns Internet zu geben. Ja, ich mach's jetzt kurz, weil da gibt's halt tatsächlich noch ein paar andere, die auch Alben, die man so mal ein bisschen reinhört. Ich gehe gerade chronologisch rückwärts durch laut.de, man hört es vielleicht am Geklicke. Geh mal rückwärts vom Juni. Legacy von Kolle, muss man reinhören, ist eine Best of, schwul, weg. Started from Best the Bottom Club. Krabben-Coke-Tape von SpongeBoss. Das muss ich mir tatsächlich mal anhören, weil es bei uns im Radio lief. Also das wurde tatsächlich offiziell auf dem Radiosender, den ich im Büro hören musste, mal kurz, weil ich vorbei musste, wurde es vorgestellt. Es ist echt ein Kandidat für den Bad Taste Award. Es ist halt einfach so nichts, was eine gute Platte ausmachen sollte. Nächstes Album, Kraftwerk 3D, der Katalog. Muss ich ja sagen, also Kraftwerk, es ist schon fett, wenn du ein Live-Album veröffentlichst. Habe ich gehört. Deine ganze, hast du reingehört? Nee, habe ich nicht, aber ich habe es mitbekommen, weil man es nicht. Kraftwerk, also und irgendwas und meine Güte, überall Deepish Mode-Platten, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Ich habe es nicht gehört, ich mag kein Deepish Mode, aber gut. Ja, Deepish Mode muss ich sagen, Songs of Faith and Devotion war großartig und nachher hat man. Klingt mir alles zugleich, muss ich einfach so sagen. Ja, aber alles Kraftwerk haben in meinen Augen einen Fehler gemacht, weil erstens gab es Live-Auftritte wie zum Beispiel den in Montreux, wo ich war vor 3 Jahren, es sind 4 mittlerweile, wo es halt echt wenig fett und geil war und das merkst du auf der Platte null, weil die Platte ist auch keine richtige Live-Scheibe, das sind die Live-Mixes ohne Publikum abgemischt, also direkt aus den Boxen. Und das klingt halt einfach dünn, kraftlos und weich. Wenn du Minimum, Maximum anhörst, wo das Publikum drin ist und wo die Mixes auch noch besser waren tatsächlich, obwohl gewisse Ansätze von heute wirklich auch cool sind, ansonsten weiter, es gab ein neues Materia-Album, kurz drüber, das gibt... Ja, ich weiß nicht, ich muss sagen, also zum Glück in die Zukunft 1 habe ich so geliebt von Materia damals, aber es hat mich jetzt irgendwie, was ich gehört habe, davon bisher gar nicht gereizt. Ich hab zwei tatsächlich zumindest einige Songs sehr gefanboyt, weil Kid Simius ist halt auch ein verdammt guter Producer. Ja, muss man sagen, es waren also John Travolta und so, da waren schon echt geil produzierte Tracks dabei. Und ich mag auch den Kitsch, also Welt der Wunder ist ein sauguter Track. Gerade, also auf der Platte ist er ein bisschen lahm, aber live, also aus dem Materia-Mitschnitt von 2015, Materia Doku Live ist glaube ich, ist es auf der Röhre frei zu sehen. Es ist verdammt gut, was die daraus gemacht haben. Was manchmal so einen Tonartsprung betrifft. Wenn wir schon gerade bei Live sind, Rammstein in Paris rausgebracht. Paris, ja, was bedeutet, ist auch nur wieder ein Live-Album, ne? Ja, beschissenste Live-Mische ever. Sorry, wenn du dir Völkerball gibst, also Rammstein kriegen es ja live nicht hin. Live aufs Berlin klingt blechig und lahm. Völkerball hat Till einen riesen Bauch und es ist alles eher breiig abgemischt, aber das kommt noch am besten rüber. Bei Rammstein Paris wurde ein Konzertfilm rausgemacht und Ekerlund ist so auf Drogen, der schneidet alle Millisekunden, also da ballern die ich meine, es gibt so 4-5 Videos auf der Röhre und der hat echt DVDs nicht anzuschauen. Du kriegst Epilepsie davon und es sind überall so richtige Scheißeffekte drauf und die Scheißeffekte sind auch noch auf der CD gelandet. Also du hörst dir so, an wie Mutter, im Mutter-Intro machst und da fliegt so ein Schriftzug ein auf der DVD. Toll. Und das hörst du in den CD-Aufnahmen. Till hörst du gar nicht mehr, weil alles im Blech untergeht zwischen den Gitarren. Die Snare ist topfig. Es ist ein absolutes Drama, weil die Setlist ist Bombe. Aber ganz ehrlich, Rammstein Paris, da hörst du dir die Aufnahmen von Multicam Full HD 4K Clips, die einen besseren Sound haben als ein offizielles Release. Ah, ich weiß auch nicht. Ich find's aber echt langsam ein bisschen lächerlich, wie viel Scheiße Rammstein raushaut auf dem Rücken ihrer anderen Alben. Sie sind echt sowas von spät dran, mal wieder was rauszuhauen. Ja, so, ich erwarte gar nicht eine geniale Platte. Aber es wird langsam echt eklig, was die alles verkaufen. Fahrräder, Whisky, Dokumentation, 2 Live-Alben, 1000 Live-Alben gefühlt. Ja. Leute, irgendwann ist auch mal gut. Ja, weißt du, so. Wobei Made in Germany halt eine gute Tour war und das auch tatsächlich verdient hätte, ein Live-Album zu kriegen. Im Gegensatz zur in Amerika, die halt will ich nur wahrscheinlich vom Fame-Bonus leben. Also ich muss sagen, die Dokumentation fand ich aber interessant. Die Dokus sind super. Die Dokus sind echt gut. Aber die Live-Alben, also das Liebe ist für alle da, Tourprogramm war halt echt schwach. Das hatte kaum Wumms und die Show war auch nur so lala, weil Rammstein haben für mich das Problem, das haben sie bis heute, dass sie nach der Völkerball-Tour ihren ganzen Bühnen-Stunt quasi ins Dach verfrachtet haben. Also da fliegt die Lichtanlage rum wie blöd, hängt an 20.000 C1-Anlagen und ist halt ständig ein neues Bühnenbild, aber in der Bühne selbst passiert nichts mehr. Und die Effekte sind halt immer die gleichen und abgesehen von den B-Stage-Gags, da wo ein paar wirklich gute drin waren, ist das halt alles extrem redundant geworden. Ich bin jetzt extrem gespannt aufs Album nächstes Jahr. Aber sonst, ich hoffe einfach jetzt mal wirklich, also sie sind ja seit 3 Jahren welche am Ankündigen, irgendwie gefühlt, neue Alben oder so, aber vielleicht sollte man langsam wirklich mal delivern, so, weißt du? Ja, das stimmt. So. Langsam mal. Wenn wir schon Dings sind bei Live-Alben, die Live-Scheibe von Alligator. Ich war ja da, Zürich damals, kleiner Gig, weil nicht die volle Show, deswegen, da holt die DVD gut nach, aber die DVD hat einen unfassbar katastrophalen Schnitt. Die DVD kannst du dir nicht anschauen. Ich habe ja immer gesagt, ich dachte eigentlich immer, die schlimmste DVD, die ich je gesehen habe, wäre Nightwish Vehicle of Spirit, wo die GoPro vom Keyboard fällt. Hast du mir letztes Mal erzählt, ja. Und dann den Rest des Konzertes das Dach filmt. Und das siehst du immer noch, weil sie immer mal wieder aus Versehen reingeschnitten wird. Aber auch Alligator macht sich da echt nicht beliebt, weil die Himmelfahrtskommandotour war verdammt gut. Das war eines der besten Konzerte, die ich je gesehen habe. Ja, das war echt gut, da war ich auch, ja. Ja, für diese kleine Location. Hip-Hop klingt mit einer Band halt einfach wirklich viel, viel geiler. Ja, mit der Klarinette und was weiß ich, das war schon geil. Ja, der versteht halt auch, was es bedeutet, nicht einfach eine Band hinzuklatschen, sondern will ich auch mit der Band A zu interagieren und auch eine Band nach dem zu bauen, was du brauchst. Das ist halt so der Punkt. Ich pass gerade so nebenbei noch durch, ob ich irgendwo noch ein Album sehe in der laut der E-Liste, das ich vergessen habe. Ich glaube, ich bin jetzt Ende Februar. Ich bin kurz davor, durch zu sein. Gib mir einfach mal eine Minute. Ich habe noch 2 wichtige auf jeden Fall. Okay. Ja. Dann hau ich nachher noch ein paar unwichtige raus und bringe dann mein wichtiges auch noch später. Ich habe nämlich noch ein wichtiges gefunden. Dann mach das, dann hau ich gerade meine 2 noch letzten wichtigen raus. Was für mich wichtig ist und wozu ich gerne irgendwie ein bisschen was sagen wollte, weil es Right Now meine Lieblingsband ist, sich zumindest dazu hochgemausert hat und ich weiß nicht, ob ich letztes Mal schon, genau, doch, ich habe dir von dieser Band schon erzählt. Ja, habe ich dir schon von erzählt. Weißt du, welche ich meine? Genau. King Gizzard der war, and the Lizard. Der war neulich irgendwo auf einem Festival hier in der Gegend und ich hab's nicht mitbekommen und bin zu spät hin. Scheiße. Schade. Die sind live unglaublich genial. Unglaublich. Kann ich mir vorstellen. Ein Kumpel war da und hat gesagt, großartig. Ja, das ist halt diese Psychedelic-Rock-Bands, die halt extrem viel, also ich weiß nicht, sie haben halt extrem viel Energie drin. Ne? Es ist halt so genial, sie haben einen Conan-Show-Auftritt jetzt gehabt, also so einen bei diesen Shows, so, weißt du, kennst ja diese Talkshows, wo dann immer ein Musikgast ist. Ja, ja. Es ist total lustig, wie sie abgehen dafür, dass es halt so eine seriöse Nummer ist. Also ja. So richtig gehen sie natürlich nicht ab, verhältnismäßig, aber ich meine, guck dir allein schon, warte mal kurz, hier diesen Punkt, wo er so einen halben Orgasmus kriegt bei dem Rise, aber das sind irgendwie 10 Sekunden, die er gerade mal angucken muss, bis halt dieser, also das wird schneller so, das musst du dir gerade mal ganz kurz angucken, ja, sind 10 Sekunden oder so. Ja, ist gut, ich guck mal. Guck. Bei einer Talkshow, weißt du? Mit zwei Drummern, das ist geil. Ja, sie haben zwei Drummer, das klingt auch, also die das Trompete. Muss ich sagen. Sie haben zwei Drummer, aber vor allem, wo wir schon beim Thema zwei sind, sie haben dieses Jahr zwei Alben rausgehauen, das ist nämlich darüber, wo ich jetzt eigentlich reden wollte, nämlich zwei, und zwar Murder of the Universe und Microtonal Banana. Das erste, was ich jetzt, über das ich reden werde, ist Murder of the Universe. Das ist ein Album von 5, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Gut, irgendwas hat gerade gesponnen, deswegen. Das ist ein Album, welches praktisch aus drei tatsächlichen Tracks besteht, die halt aber zusammengehören alle, sag ich mal so. Also das eine ist halt der Murder of the Universe Track, die gehen halt alle 10 bis 15 Minuten und sind dann halt so, das muss man mögen, sie machen halt immer was anderes. Dieses Murder of the Universe ist halt ein Story-Driven-Album, das heißt, du hast Spoken-Word-Passagen drin und sowas. Muss man mögen, aber es ist halt geil, insofern. Ja, cool, ja. Es ist halt geil, weil sie wieder total viel mit den anderen Alben verbinden und sowas. Also, vielleicht hast du es gerade im Refrain schon gehört, dieser Nonagon, so hieß das vorletzte Album von ihnen halt. Und sie haben immer wieder diese Verbindung, bauen halt ganz oft so ganz versteckt irgendwo noch irgendwelche Riffs aus anderen Alben raus, und verbinden das halt alles miteinander, dass die halt so ein kleines Universum kreieren und das ist dann halt cool, da Story reinzukriegen und sowas. Obwohl es echt abgefuckt ist, der letzte Track ist halt nur von der Google-Übersetzerstimme vorgelesen, komplett so. Das ist auch so eine Plaffnab-Nummer, den Channel habe ich geschickt, dann mach das auch gerne mal. Ich weiß nicht, aber es ist geil. Also ich muss aber sagen, es holt einen fast ein bisschen raus, teilweise logischerweise das mit dem Storytelling, aber es gibt trotzdem geniale Tracks. Ja. Lord of Lightning zum Beispiel, die gesamte Dingenskirchen ist total genial. Dann sind irgendwo teilweise da noch diese Microtonal-Dinger eingebaut und sowas. Extrem viel Tempo-Changes. Also du hast jetzt zum Beispiel den gerade schon gehört. Ja, also, das hat ja zweimal in diesen 10 Sekunden das Tempo geändert. Ja, das ist halt. Es macht halt Spaß, was dann zu hören. Ist auch live, glaube ich, mir egal. Der erste Track ist enttäuschend, und zwar der Altered Beast Track, weil es ist dann, sie machen halt so, sie haben dann immer diese Storytelling-Dinge und dann immer so zwei Refrains, und zwar zum Beispiel Altered Beast, alter me, und den haben sie dann irgendwie in diesem Track, ohne Scheiß, 11, 12 Mal diesen Refrain, und es nervt irgendwann so sehr. Und dabei zwischendrin auch noch 11 und 12 Mal kommt dann irgendwann so, I think I see an altered beast by the tree. Au! Und dann, ja, halt diese schrei noch lauter. Tut mir leid. Kannst du dich bisschen runterpegeln? Nee, ich bin jetzt ein bisschen leiser. Ja, jetzt ist okay. Ja, jetzt ist Okay. Nee, und aber das, also ist ein geiles Album, aber es ist halt nicht genial. So, es haut nicht richtig rein. Was für mich ein Übel der Grower war, muss ich sagen. Übel, nee. Ein richtiger Grower war das erste Album, was sie dieses Jahr veröffentlicht haben, und zwar die Flying Microtonal Banana, was halt, wie man am Titel schon hört, mit Microtones arbeitet. Weißt du, was Microtones sind, denke ich mal? Ja, kenne ich. Ja. Also damit arbeiten die halt. Und es ist in gewisser Weise ein Krautrock-Album auch, bis zum gewissen Punkt. Also sie haben diese 7, 8 Minuten Tracks, also 2 8-Minuten-Tracks und viele längere Tracks, die halt eigentlich so 90% auf Rhythm-Section abgestimmt sind irgendwie, die halt extrem grooven, sich gar nicht extrem viel entwickeln, aber die man sich halt extrem gut anhören kann. Und das kommt halt alles noch viel besser dadurch, dass sie diese zwei Drummer haben und sowas. Einige Tracks sind halt super groovy. Ich liebe Flying Microtonal Banana. Am Anfang fand ich es eher enttäuschend, jetzt finde ich es super. Die Mische von Murder of the Universe ist am Arsch, finde ich, gebe ich zu. Ich finde die Mische, es ist ja eine Lo-Fi-Mische, das ist normal bei denen, aber irgendwie hat es da nicht, finde ich, funktioniert. Manchmal bricht es nicht richtig aus, so. Weißt du, du hast das Gefühl, manche Crescendos klingen so ein bisschen untergraben. Ja. Das ist bei Nonagon Infinity nicht so gewesen, hier ist es leider so passiert, aber das ist halt, da musst du viel Nuancen machen. Wenn du mit Lo-Fi arbeitest, musst du echt gut aufpassen. Ich hau einfach Lo-Fi raus. Klingt einfacher zu produzieren, als es letzten Endes ist. Ist auf jeden Fall so. Anspieltipps aus den einzelnen Alben ist, wie gesagt, wenn man Zeit hat, guckt man sich das 11-12-minütige Video zum Murder of the Universe an, weil es dich total geistig fickt. Das ist ein visueller LSD-Trip. Super genial. Ja. Und ansonsten Anspieltipp von Flying Microtonal Banana. Wenn man eher so auf den rhythmischen Kram steht, dann Open Water, was ein extrem grooviger Track ist. Extrem geile Drums sind in dem Track drinne. Und wenn man eher so einen kürzeren Track will, dann Nuclear Fusion, der auch einfach extrem catchy und Ja. super ist. Also Nuclear Fusion als Anspieltipps. King Gizzard and the Lizard Wizard muss man reinkommen. Wenn man drin ist, kommt man mal wieder nicht raus. Ist wieder eine von diesen Bands. Genau. Ich habe jetzt, du hast noch eins, oder? Nee, das waren, ich habe, es sind ja zwei Alben. Es kommen übrigens Ach, noch drei ja. Alben dieses Jahr von. Drei Alben bringen die dieses Jahr noch Ja, raus. Die ich sind so mag krank. diese Bands, die so viel beschäftigt sind, dass man einfach denkt, okay, gut, da geht nichts aus. Das hatte ich ja damals bei Future auch befürchtet. Stattdessen liefern sie uns jetzt ein Album pro Jahr und es ist wunderbar. Und Immerhin, ja. Clevinova hat heute ja gerade auch noch sein neues Album angekündigt. Clavinova hat sein Album rausgehauen. Kommt, kommt. Also hat einen Teaser Ach so. rausgehauen. Wie gesagt, es gibt mal, damit du so ein bisschen die Mische übrigens, muss ich kurz sagen, bevor wir damit fertig sind, die Ja. Mische auf Microtonal Banana ist genial, genial, finde ich. Genau das perfekte Lo-Fi und trotzdem groovy as fuck, also dass die Drums gut crispy sind, so. Du kannst hier vielleicht mal durchskippen, um ungefähr einen Eindruck zu bekommen. Ja, gucke ich nachher mal. Oder Also soll ich gib mal jetzt kurz mal? drin rum, zumindest damit du den Grundsound hast. Ganz kurz, 2 Sekunden, damit du ungefähr weißt, wovon ich rede. Oh, der Pan-Regler ist stark in diesem Album. Nein, sie hat mal zwei Drummer, deswegen, das ist kein Pan-Regler. Ach, da, stimmt, deswegen ist das so verzahnt. Ja, das ist irgendwie Ja, dann, okay, genau. klingt geil, muss ich mir mal geben. Also das lohnt sich, es ist chillig Komm, as komm, fuck. ja, kommt auf die Liste. Super. Gut, Ja, jetzt bist du dran. jetzt droppe ich einfach mal durch. Ich habe jetzt nochmal auf laut.de durchgescrollt, habe tatsächlich nochmal ein paar Alben gefunden, in die ich zumindest reingehört habe oder reinhören musste oder sonst einen Bezug dazu habe. Keine Angst, nicht mehr allzu viele. Wie gesagt, sehr wenige haben dazu einen ausführlichen Satz. Aber wir haben hier ja Zeit, tatsächlich. Wir können 4 Stunden Podcast machen, das hört keiner, aber dann haben wir beide wieder extrem viel Trotzdem unseren Spaß zum gehabt, Mit. ja. Genau, haben wir wieder Spaß gehabt und ich habe heute Morgen ausgeschlafen, ich habe Zeit. Ich habe auch, ich habe zu wenig geschlafen, aber egal. Ist Urlaub. Ja, also, ich lege mal von Januar aus los. Ich bin gerade zurück, was du glaubst, gesehen. Marillion mit Marbles in the Park. Fucking gutes Live-Album. Also Marbles, Marillion, muss ich sagen, habe ich echt kaum einen Zugang zu. Aber Marbles, das, was ich kenne von dem Ding, mag ich. Und wie sie es hier ganz durchspielen, mit einer schönen, eigentlich sehr schön reduzierten Show, aber halt so ein bisschen Genesis-esque oder so sehr theatralisch. Steve Hogarth kennt man ja, wenn es dir ein bisschen was sagt. Und das hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, zusammen mit einem Tipp meines Kumpels Fritzinger. Also, hey Fritz, falls du das hörst, ja, kann sein. Das ist einer der Menschen, denen ich zutraue, dass er Musikpodcast von mir hören würde, wenn ich sie ihm schicke. Der hat mir gesagt, geh einfach zum Konzert. Und so gehe ich jetzt wahrscheinlich in 2 Wochen am 28. hier Marillion hören, ohne überhaupt die Platten zu kennen, die letzten. Aber bin gespannt, wie das wird. Aber wie gesagt, Marbles in the Park, großes Live-Album. Wenn man den Sound mag, muss man halt können. Run the Jewels 3 war ja sogar Ach, das hast du gehört? im Januar. Ich habe mal drüber gehört und habe mir gesagt, du, das höre ich mir dann an, wenn ich Zeit für habe. Ist Bin tatsächlich null schon. reingekommen, gebe ich zu, aber ich bin noch nie Ist. in Run the Jewels reingekommen. Es ist mir irgendwie zu. Das klingt jetzt asozial, aber ich denke, das hat mit dem Zugang zu tun dabei, Ja. weil ich habe das halt gehört wo Leute gesagt haben, ja, das ist Hardcore-Hip-Hop und ich bin einfach so in Death Grips drin, das kam mir viel zu soft vor und dadurch fand ich es Ja, irgendwie langweilig. das habe ich auch immer so das Gefühl, wenn wir Leute Power-Metal-Bands vorschlagen, weil die ihre Spitze sind und ich halt auch schon wirklich Black Death gehört habe. Und dann so, Ja, ich weiß nicht. Also wenn du anfängst, oder halt auch dieses abgrundtiefe Keyboard-Zeug, das zum Beispiel jetzt Trent Reznor natürlich, aber auch andere, gutes Beispiel, tatsächlich Chick Corea auf den alten Electric Band-Alben, aber auch jetzt eben auch Arkham Co. oder auch Ich find's halt immer krass, wenn die Leute Spät. einem was Hartes zeigen Ja. wollen und du bist so auf der Ebene, wo du Ja. Industrial Noise und Grindcore gehört hast, weißt du? Genau, genauso. So voll das, weißt du, jemand schickt mir, was war das, Alter? Irgend so eine semi-softe Popplatte, die sehr melancholisch war, oder? Und schickt mir das so, ey, Alter, das deprimiert mich voll. Ich schick den Fear of a Blank Planet zurück. Ich glaube, der ist innerlich zerbrochen. Ich weiß Kennst du es? Also, Fear of a Nee. Blank Planet. Porcupine Tree, Fear of a Blank Planet, kennst du Auf a nicht. Black. Blank. Nee. Fear of a Black Planet ist das Originalalbum von Massive Attack, wo Stephen Wilson sich eben quasi dran aufgegriffen hat. Und mit dem Titel, den er so mochte, hat er dann eben ein komplett anderes Album. Fear of a Black Planet 2007, Porcupine Tree. Skip dich mal kurz durch den Titeltrack, dann reden wir weiter. Okay, warte. Fear of a Black Planet von Porcupine Tree. Ist das überhaupt Titeltrack? Titeltrack, nee, ja. Aber auf YouTube. Also ich skip gerade auf dem YouTube durch. Und nimm die 7-Minuten-Version, die ist stärker. Ey, das klingt eigentlich echt geil. Also das ist ein Album, das, wenn du das zum ersten Mal durchhörst, zerbricht irgendwas in dir, ganz ehrlich. Das ist wirklich groß. Das finde ich gut, es gefällt mir. Ich weiß nicht, ich habe immer noch, Porcupine Tree wurde für mich durch The Incident kaputt gemacht irgendwie. Ich habe The Incident gehört und es ging mir auf den Sack und dann habe ich es irgendwie... Ja, The Incident ist halt Stephen Wilsons Spätwerk, weil er wusste halt nach Fear of a Blank Planet war der Keller ausgelotet. Also, boah, The Sound of Music hasse ich immer noch so sehr, aber egal, erzähl weiter. Ich liebe The Sound of Music, also ich liebe die XM-Version davon, das Original ist, wenn du die live... es läuft keine gute Musik mehr. I'm tired of Facebook. Paria, ja. I'm tired of Facebook. Ja, ich bin, dafür bediene ich mich da wieder, du musst ein Medien, aber das Sozialmedia aber sehr virtuos. I'm tired of Facebook, es ist so super. Mann, du bist echt tiefsinnig geworden, ich mag kein Facebook. Ich entfolge dir auf Twitter, das ist Kanye West Level. Der Song ist verdammt tiefsinnig, Pseudo. Ich bin so gespannt, wie die neue Platte wird, Alter. Aber nach Handkill. Ich weiß nicht, ich mochte ihn sogar irgendwo vom Mixing, vor allem dieses Crescendo am Ende, was so Shoegaze-esque ist. Perry war geil. Also, das ist perfekter Pop, aber alles, was danach kam, ist irgendwie so, Ich weiß nicht, ich finde, es ist so. Ich muss sagen, das Cover ist wieder so hässlich. Ja. Warum können Progressive Bands eigentlich so gut schlechte Cover machen? Woran liegt das eigentlich? Es ist halt richtig. Zu Stephen Wilson passt das halt null, finde ich. Dieses Farb in die Fresse, das ist so Coldplay irgendwie. Keine Ahnung. Ja, genau. Du hast noch nie Power Metal Bands Cover machen sehen. Das ist viel schlimmer. Ja, Dragon Force. Guck dir mal Dragon Force Covers an, dann reden wir über Stephen. Guck mal, gerade seine Einflüsse daran. Dann gucken wir über Stephen Wilsons Geschmack. Nee, also, kann ich ja sagen, dass Stephen Wilsons Album erscheint zu einer Scheißzeit. Ich hab da Bandweekend dieses Wochenende und nächsten Wochenende habe ich nochmal Bandweekend. Nee, stimmt nicht, an dem Wochenende, wo Stephen Wilson erscheint, habe ich Leute hier und ein Jazzfestival. Und, Woche drauf kommt Felix und Lepros. Super Kontrast, oder? Und, ja, und Bandweekend, also sowieso. Wie sind die Lepros-Covers? Das habe ich mich gerade eh gefragt. Lepros-Cover, können die was? Die gehen ja irgendwie, ist halt so Standard. Wer auch immer schlimm ist, ist Periphery. Einfach immer das P drauf geklatscht und irgendwas rein. Ja, das sieht echt super scheiße aus. Das sieht wie das Cover von einem Videospiel, also wie so dieses Icon von einem Videospiel aus, finde ich. Ja, genau. Ja, finde ich echt. So, da kannst du draufklicken und dann startet irgendwie das Spiel. Aber weiß ich nicht. Nee, also beim Wilson bin ich ja verdammt gespannt, was er macht. Aber ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, Wilson ist ja zu Sound of Music. Ich finde ja bei Sound of Music finde ich es halt so geil, dass sie jammer, jammer und dann schmettern sie diese Pop-Hook, die halt so verdammt eingängig ist. Das ist quasi wie eigene Waffen ausfahren. Nee, ich finde die nicht eingängig. Ich finde die so cheesy. Ich weiß nicht. Sie ist die völlige Pop-Hölle, aber deswegen ist sie so geil. Du kannst nicht, wenn du in einer total sperrigen Hook über Pop jammerst, ist das eine. Aber wenn du in einer absolut schmissigen, schrecklichen, cheesigen Ohrwurm-Hölle darüber jammerst, kommt einfach so viel. Ich mag Stephen Wilson. Stephen Wilson. So auf den neueren Alben habe ich manchmal das Gefühl, dass er irgendwie versucht, so poppig zu sein, aber irgendwie versteht er Pop nicht, habe ich manchmal das Gefühl. Er versteht Pop sehr gut. So ein 40-Jähriger. Nein, ich habe das Gefühl, das ist so dieser 50-Jährige, der so Pop sein will, aber irgendwie eigentlich viel zu uncool ist irgendwie. Der ist noch nicht 50, dann wäre das im November 50. Aber er ist so mit dieser Brille und so, es passt, er hat nicht das Image für Pop einfach. Hast du mal die anderen Songs gehört? Same Asylum as Before? Die auch von den neuen. Ja, von den neuen. Die neuen habe ich noch nicht. Nee, ich habe nur Pariah gehört mit I'm tired of Facebook. Da hast du weggeskippt. Nee, der Punkt ist, ich glaube, Stephen Wilson hat, ich meine, der ist ja damals mit Deadwing und dann Fear of a Blank Planet völlig in den Kaninchenbau runtergekrochen, hat sich dann mit Incident für Porcupine Tree wieder rausgehievt, nur um dann mit Get All You Deserve wieder reinzukriechen, bis zum Raven drin zu bleiben und sich mit Hand Cannot Erase so ein bisschen rauszuarbeiten. Und jetzt kommt halt für mich so ein bisschen die logische Folge darauf, nämlich ein richtig gutes Wilson-Pop-Album. Er hat Prodigal von In Absentia kompiert, in Same Asylum As Before, Payment Permanenting hört sich an, als würde er jetzt echt völlig ausrassen, sagt aber selber, das ist der Pop-Ausnahme. Song of Myself hört sich an wie ein Trent Reznor-Song, den er irgendwo auf einer EP runtergeschmissen hat mit einer Gaststimme. Ich weiß nicht, wie der an Sophie Hunger rangekommen ist. Warte, welcher? Welcher? Song of I heißt der, glaube ich. Ah ja. Der 9. Ja, warte, ich skip grad durch. Das war Song of Myself, Nightwish. Ja. Nee, der war scheiße. Es klingt echt wie ein etwas langweiligerer Trent Reznor-Track. Eben, genau, das war so der Gedanke. Ja. Ohne so die etwas interessanten Noise-Dinger, ja, genau. Die das noch so ein bisschen. So wie ein cleaner Trent Reznor, der kein Modular besitzt zu Hause. Ja, aber das ist nicht gut. Ich bin ja extrem gespannt, wie er es jetzt mit der neuen Band einbindet. Und ich bin auch schon versucht, auf Tour zu besuchen. Das Problem ist, A ist mal wieder in Zürich, weil die sich in den letzten 2 Jahren drei saugeile Locations neu hochgezogen haben. Also Halle 622 und die Samsung Hall. Und nee, das X-Ray war es nicht, das war vorher schon da, aber noch irgendwas anderes. Ja, auf jeden Fall, 66 Tacken fürs Ticket und Stephen Wilson ist auf der ersten Tour immer so ein Kompromiss. Der hat normalerweise die bessere Setlist am Ende der Tour und wenn du eins der ersten Konzerte erwischst, ist er irgendwie noch nicht richtig warm. Dafür hast du normalerweise noch die Originalband, weil die wechselt ja irgendwie so im Laufe der Tour, weil sich die Leute mit dem Wilson überwerfen. Aber ja, wo war ich? Run the Jewels, wie gesagt, kurz mal drüber gehört, fand ich spannend, kommt auf diese Playlist der Alben, die ich mir irgendwann mal im Kontext geben muss. Übrigens dasselbe mit Kendrick Lamars neuem Album. Ich fand To Pimp a Butterfly tatsächlich einfach nur lahm. Bin gespannt, wie das... To Pimp a Butterfly fand ich besser als Damn. Gut, dann, das sind ja mal gute Voraussetzungen für... Nee, Damn fand ich nicht gut. Ja. Das fand ich, es war sehr langweilig, ich weiß es nicht. Ja. Ach, da hier, nochmal Wilson, Blackfield 5, ja, die Headline da laut Blackfield 5. Also Blackfield ist das Projekt, 5 ist die Platte. Die Lautkritik sagt sehr passend aus Stephen Wilsons Resteschublade, genauso kam es mir vor, dreimal durchgehört, nie wieder. Nächste Scheibe, Bilderbuch mit Magic Life. Ah, das habe ich auch gehört. Ein Riesending. Ganz ehrlich, ich habe mir Konzertvideos angeschaut. Die können halt live schon ein bisschen was. Richtig. Hast du die Performance bei Neo Magazin Royal gesehen? Habe ich gesehen. Richtig schönes Ding. Ja. Jakob, da kam der Vibe von dem Song auch super. Ja, Jakob hat mich drauf gebracht, weil er hatte, die waren am Release-Konzert in Berlin und haben da voll abgefanboyt. Also er und André oder... Waren die anderen auch dabei? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Magic Life ist ein ganz okayes Pop-Album. Ich find's live mal wieder viel besser. Bungalow hat eine ätzende Hookline, die sich in den Kopf einbrennt. Die Lichtshow ist extrem genial mit diesen 100.000 Sneakers hinten dran. Das ist echt mal eine Idee. Aber ich muss sagen, das Album davor fand ich besser. Also, Schick Schock. Müsste ich jetzt tatsächlich mal aneinander... Es ist lustiger, weil es ein extremer Klassiker fast geworden. Maschine zumindest. Ist irgendwie so ein halber Klassiker geworden. Das ist total witzig. Und trotzdem kannst du es schon in der Mitte des Konzerts spielen, weil alle auf Bungalow warten. Weißt du, wenn du so einen Klassiker deiner Diskografie... Ja. In so kurzer Zeit mit einem neuen Hammer aus deinem Album ablösen kannst, dann hast du was richtig gemacht. Das hat Stromae auch gemacht. Der konnte auf seiner Tour problemlos mit das Mainset zumachen mit Alain Sandance, weil er danach mit Papa Ute noch quasi seinen neuen Hammer drin hatte. Oder? Und so geht's bei Bilderbuch wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall Magic Life, das, was ich gehört habe, hat mir durchaus auf einer handwerklichen als auch catchigen Ebene durchaus zugesagt. Aber auch nicht mehr, auch wieder. Und gut, dass du es im Vorgänger erwähnst, müsste ich mir vielleicht mal wieder geben. Ferris MC, Asylant. Scheiße. Ferris MC. Ich habe das Ding hören müssen. Das war der Tag, wo ich im Radio ausgeholfen habe. Und nein, einfach nein. Karma von Mike Singer, genau derselbe Anlass. Da zum Glück, da habe ich dann tatsächlich später nochmal reingehört, weil ich nicht glauben wollte, dass die Singles so ein Absturz sind, wie dann erst das Album wird. Ich muss sagen, die Singles sind echt noch das Beste. Ich weiß nicht warum, aber der Kerl ist für den Video Day geboren, aber auf Albumlänge funktioniert er nicht. Traurig. Dann Divide von Ed Sheeran. Also ich musste neulich Castle of the Hill spielen und hatte einen Riesenspaß, die ganzen Chorstimmen rauszuhören. Hat aber Spaß gemacht, den ganzen Scheiß. Ich finde es voll nicht okay, dass er jeden Song von seinem Album als Single ausgekoppelt hat. Das ist einfach nicht okay. Das ist aber auch eine Mode, die echt... Das ist nicht okay. Dann warum macht man das? Und wer kauft das überhaupt? Das ist halt der Punkt, weißt du. Ich kenne Leute, die kaufen Alben, die für 10 Franken auf iTunes liegen, kaufen sie einzelnen Songs. Die kaufen sich die Songs einzeln, weil sie halt so nach und nach. Und irgendwann sagst du, du hast das komplette Album zusammen. Und ich sag, Alter, da ist ein Button, wo du das Album vervollständigen kannst. Das kostet dich sogar weniger. Aber das ist tatsächlich so eine Mode. Ich glaube, da haben die ganzen Streaming-Dienste nochmal was dazugetragen. Die Leute hören keine Alben mehr, die hören einzelne Songs. Und natürlich koppelst du da aus, wenn du willst, dass alles gehört werden will. Ich verstehe den Mann. Also, ganz ehrlich, ich verstehe den Mann. Er hat schon irgendwo alles richtig gemacht. Machen wir mal weiter, ja? Hier in der Liste. Also, du bist noch nicht fertig, ey. Ich habe noch ein paar, wo ich ganz wenige Worte zu sagen. The Chainsmokers, Memory Do Not Own. Scheiße. C. Jedes Blues-Album hat mehr Abwechslung als das. Oh wobei, Mann, es ist so schlimm. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich hab ein Progressive-Rock-Album immer noch im Köcher, an dem ich schon seit Jahren arbeite und das verdammt viel solchen CDs. Da muss ich echt noch ein bisschen Tonart-Abwechslung reinbringen. Ich muss ganz offen sagen, ich habe angefangen jetzt, seitdem ich mich ein bisschen auseinandersetze, mit Hass auf C zu entwickeln. Ja. Ich kann kein C mehr spielen und ich kann es auch fast nicht mehr hören. Ja. Du musst Cis gewinnen. Ich habe C schätzen gelernt, dass ich zu viel in Cis gearbeitet habe. Nein, der beste Key ist, finde ich, immer noch E-Minor. E-Major. E-Major. Der ist cool, aber mein Lieblings ist immer noch F-Minor. Ich meine, wie geil... Da kannst du sehr geil... F-Minor ist der depressivste geht. Einfach. Ja, aber er ist geil, weil da kannst du auf Giz hoch und der ist extrem geil. Also den mag ich total. Genau, erklär mir mal gerade, wie machst du eigentlich Key-Changes in Songs anständig, junger Mann? Wie ich Key-Changes in Songs anständig, also Changes innerhalb der Tonart, oder? Ja, zum Beispiel bei einer Bridge dann. Also du, ich hab einfach in meinen Kopf eingehämmert, aber hab mir halt eine Tabelle gemacht. Kann ich dir übrigens auch mal scannen und faxen, ich hab die noch irgendwo rumfliegen. Wo halt wenig steht, jeder Akkord und also in Moll und sein dazugehörenden Dur-Akkord. Und ich habe das so dermaßen quasi gelernt. Ich weiß, was ist der Moll-Akkord, was ist der Dur-Akkord und da kann ich rauf. Ist keine Sache. Sind immer drei Halbtöne. Wenn du das einmal drin hast, dann läuft das automatisch. Und dann habe ich halt noch diesen Jazz-Background, dass ich wirklich einfach Töne rausnehme, weglasse. Meine C-Chords sind meistens eigentlich irgendwelche G-Chords, die ich einfach irgendwelche Sachen wegnehme. Oder ich spiele eigentlich nie komplett normale, dreiklängig. Nehme immer einen Zweier oder einen Vierer oder einen Sus rein. Geht einfach. Aber das ist pure Intuition. Und du musst einfach lernen. Was ich dir mal empfehlen würde, ist, hau mal ein bisschen auf G rum und arbeite da so ein bisschen mit den Akkorden F, C und G. Oder ein bisschen zwar auf C oder kannst auch G nehmen und ein bisschen mehr auf D gehen und quasi einfach so ein bisschen mit den Akkorden rumspielen. Mache ich sehr gerne, hassen mich die Leute auch immer dafür. Jetzt zum Beispiel Castle of the Hill, der hat natürlich ganz normale Chord Changes, aber ich habe einfach aus dem D irgendwelche, wenn es ins G ging, habe ich einfach die Töne aus dem D genommen, die nicht ins G reingepasst haben. Und manchmal funktionieren ja auch Disharmonien total gut. Genau. Also man darf da keine Angst vorbekommen, auch mal eine Disharmonie einzubauen, wenn sie einfach richtig klingt im Moment oder so. Genau. Und das kann genau die eine, sag ich mal, ich nenne sie jetzt mal goldene Note sein in dem Moment. Ja, und ich lass extrem viel Zeug eigentlich auch einfach mitdronen halt. Oder zum Beispiel F-Minor Akkorde haben eigentlich immer noch den B drin, also den BB. Mhm. Also den, ja, du weißt, welchen ich meine, die schwarze Taste zwischen B und A. Den haben sie eigentlich immer drin. Es ist eigentlich immer ein F-Minor 4. Aber das funktioniert halt verdammt gut, weil es eben auch gleichzeitig ein Ass-2-Akkord ist. Und der klingt halt verdammt gut. Geile Songs in E, Dur, der Closing-Track vom Haken Affinity. Ja. Da kommt das E richtig. Das E kommt in epischen Momenten einfach geil immer, weil es so. Ich kann es nicht nachmachen, tut mir leid. Der hat ja auch eine extreme Vocal Range. Der klingt besser, der klingt tatsächlich auf der aktuellen Dream Theater Cover Tour mit dem Portnoy, klingt der besser als der originale Weichkäse auf der Dream Theater Tour. Der Weichkäse. Der Brie. Achso, deswegen. Ja, der Weichkäse. Der Weichkäse, sie haben das komplette Images and Words Album einen Ganzton tiefer gesetzt. Oder einen Halbton, ich weiß es gar nicht mehr. Aber der Weichkäse kommt immer noch nicht mit, der quietscht immer noch. Süß haben sie es einfach. Haben sie echt tiefer gesetzt? Ja, und es klingt verdammt gut. Also Learning to Life klingt auf einmal richtig fett, mächtig, episch. Weil das ganze Album Images and Words auf Platte klingt fröhlich. Aber wenn du das Ding einen Halbton runtersetzt, klingt es auf einmal richtig mächtig. Und es gibt coole Videos im Netz aus der Samsung Hall auch von meinem Konzert, wo ich war. Und das hat schon ein paar Momente. Also der erste Chorus-Part von Learning to Live in Fizz zu hören, ist einfach mächtig. Ja, ich weiß nicht. Anderes klingt dann halt ein bisschen flach, aber nee, es macht schon, schwarze Tasten machen viel aus, weil Images and Words ist ein extrem poppiges Album, was Tonarten angeht. Und das ist jetzt halt nicht mehr. Jetzt ist es halt echt teilweise komplett krank. Jetzt ist halt Metropolis auf Cis-Runden. Gab es eigentlich eine Website, die irgendwie, wo nicht die ganzen bei so extrem vielen Songs die Tonart stand praktisch und sowas? Das würde mich ja kurz interessieren irgendwie. Gab's mal, ja. Aber ich glaube, Setlist FM hat die nicht mehr und Last FM hatte das, glaube ich, auch nie. Echt? Nee, glaube ich nicht. Naja, natürlich ist es mega. Ich hab noch eine Handvoll, die zum Reinhören und zweite, die ich tatsächlich noch ein bisschen länger bearbeiten muss. Ape Crime mit Exit, Schrott. Muss ich hören, wollte ich mal hören, Schrott. Die Lochis mit Zwilling 18, Schrott. Keine Zugabe, aber ich find's immer noch lustig, dass sie bei ihrem Symphonic-Album angeblich Nachhilfe von einem Computer hatten, weil bei der Ignition alles scheiße war. Dragon Force, Reaching into Infinity, habe ich mir das immer zweimal gegeben. Ich kann mit der Band absolut nichts anfangen, aber ich finde aber dieser videospielmäßige Comic-Style, der so völlig nach vorne donnert, der hat's mir irgendwie angetan, zumindest live. Also ich habe diese Woodstock-Live-Aufnahme, wo ich mir den Solo-Part von Operation Ground and Pound immer und immer wieder anhören kann, weil einfach geil ist. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Außerdem lese ich gerade Lyrics noch auf dieser Seite, gebe ich zu, aber egal. Dann gab's One More Light von Linkin Park. Möchtest du irgendwas dazu sagen? Ja. Also, Chainsmokers sind auch gut. Den Gedanken hatte ich tatsächlich. Du kannst aufhören zu singen. Ich habe Tinnitus von dir, danke. Ja, danke. Nee, hatte ich vorher schon, aber. Why is everything so heavy? Nee, ganz ehrlich, also ich muss ja sagen, ich bin jemand, der Linkin Park in der Frühphase nicht hören kann. Das ist so unfassbar. Ich kann Linkin Park eigentlich in gar keiner Phase hören, außer auf der einen Phase. Die Rockphase, Minutes to Midnight. Nein, auch nicht. Erst recht Minutes to Midnight nicht. Mit seinem, oh, ich bin an Valentinstag alleine Song. Es gibt ein Album. Da gibt's aber schlimmere Kandidaten auf der Scheibe. Ach, keine Ahnung. Leave Out the Rest ist viel übler. Ich finde eigentlich wirklich gut nur, oder okay, das vorletzte Hunting Album. Party. Ja, das mochte ich. Ist auch nicht genial, aber irgendwie war geil produziert irgendwie, ja, hatte reingehauen. Hatte ein paar Momente, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die geh mir aber ehrlich wie bei den ersten zwei, ist mir einfach so ein bisschen zu New Metal. Ich fand die Stadionrock-Phase mit Minutes to Midnight tatsächlich geil und würde sagen, Minutes to Midnight ist für mich so ein Jahrzehnte-Album. Vielleicht nicht ein Jahrhunderte-Album, aber es ist definitiv eines, das ein Jahrzehnt ausmacht. Liegt vielleicht aber auch daran, dass das einer meiner Einstiege in die Pop- und Rockmusik war. Also ich habe so ein gewisses Beziehungsalbum. Und ich finde auch Bei total vielen. Ja, und ich finde auch, ja klar, es kam so zu einer Schlüsselstelle raus, weil das war so quasi der Aufbruch in der 94er, 95er Generation. Ist das quasi, also ich war 13 Jahre alt, dass das rauskam. Und fühle mich jetzt brutaler, das ist 10 Jahre alt jetzt. Und das Peter Fox-Album ist nächstes Jahr auch schon 10 Jahre alt. Krass, ey, echt? Ja. Immer noch, das ist auch so ein richtiger moderner Klassiker geworden, ja, irgendwie so. Das, genau. Das, jeder kennt das und jeder mag das auch irgendwie. Es gibt echt Peter Fox, Peter Fox ist unhatebar. Das stimmt. Er ist cool. Seine Beats sind geil. Viele gute Streicher. Die geile, Texte sind super. Super coole Texte. Ich meine, allein der gesamte Text von Alles Neu ist so cool. Und der gesamte Text von Starter ist auch super. Aber auch der Rest, es ist klar, es ist plastisch, es ist greifbar, es ist jetzt keine hochstehende Lyric, aber es ist halt das, was es sein muss. Und ich finde diesen Moment von Starter live sehr geil, wo die ganze Band diesen wunderbaren Schritt von links nach rechts mitmacht. Echt jeder, egal wie gefesselt der an sein Instrument ist. Und der Sample-Typ im Hintergrund steht konzentriert da und drückt eine Taste nach der anderen. Oh Mann. Das ist so ein großartiger Clip. Ja gut, genug über Linkin Park abgerandet. Dann gab's noch von Harry Styles von One Direction. Ah, das habe ich gehört. Das sollte sogar gar nicht mal so schlecht sein, haben viele gesagt. Nee, aber das ist an One Direction gemessen ist das. Aber das ist genau das, was ich vorher zu Tokyo Hotel gesagt habe. Das ist eine Sache des Verhältnisses. Wenn man jetzt davon erwarten würde, was, dann würde man es scheiße finden wahrscheinlich. Ja, beziehungsweise, wenn man, also sagen wir so, es ist halt okay. Es ist das, was andere Pop-Leute auf den Markt werfen, wenn sie ein bisschen eingesessen sind. Und er wirft halt auf den Markt und überrascht damit, weil es halt nicht das ist, was er vorher gemacht hat. Aber das wird bei Tokyo heute. Ich würde sogar sagen, es ist noch eine Stufe blasser. bei Tokyo Hotel versuchen sie halt echt, dann sind die Pop-Rip-Off und klingen wie Empire of the Sun. Aber Harry Styles klingt halt einfach wie, ich mache jetzt ein bisschen anspruchsvolleren Pop. Es hat ein paar, und es ist halt auch übelst 70er, 60er-lastig. Also es macht so ein bisschen auf Dingsbums. So ein bisschen auf die... Ja? Ja, genau. Dann habe ich noch zwei Platten, zu denen ich tatsächlich noch ein bisschen mehr sagen muss, weil ich mich dankbar daran erinnert habe. Das erste ist Zeal and Ardor mit Devil is Fine. Hast du mal was von dem gehört? Der wird ja momentan auch übel durch die Gegend gehypt. Warte mal kurz, das Album sagt mir was. Warte Zeal, kurz. Zeal and Ardor. Devil, nee, ich muss kurz das Album suchen, weil der Devil is Fine. Ja, ja, habe ich gehört. In der Tat, das ist auf, ohne Scheiß, das Album ist halt durch 4chan mit groß geworden, lustigerweise. Ja, es ist ein pures 4chan-Album und ich kann dir jetzt mal, habe ich es dir letztes Mal schon erzählt? Ist es nicht Black Metal mit Sklavenmusik oder sowas? Ja, genau, ja eben, Black Metal mit Worksongs. Sag mal so, für ein Meme ist es verdammt geil und ich muss auch sagen, also ich habe den Typen angerufen und habe gesagt, Manu, da hast du echt was verdammt Geiles gemacht, so rein. Kennst du den oder was? Ja, persönlich, haben schon mehrfach zusammen gespielt. Krass, ja, das wird ja echt, also ich bin nämlich echt verwundert, ich habe es nämlich damals auf 4chan gesehen, das war so, nee, ich habe es sogar gesehen, noch auf so einem Bandcamp, das war so ein Video von so einem Typen, der manchmal Bandcamp-Sachen vorstellt und das mal so vorgestellt hat, irgendwie so, aber ich habe es sogar vor kurzem irgendwo in Deutschland in irgendeinem Saturn als Schallplatte gesehen und da war ich echt so, what the fuck? Ja, so. Wie gesagt, der Typ ist eigentlich komplett underground. Ist das nicht ein Schweizer? Ja, ist ein Schweizer. Ist ein Schweizer mit amerikanischen oder afrikaner, also afroamerikanischen Wurzeln, glaube ich. Oder irgendwie so in der Art. Der arbeitet übrigens in einem Restaurant, das ich sehr empfehlen kann. Also wie gesagt, ich kenne den Kerl persönlich. Und muss aber aus dem Grund auch sagen, erstens gefällt mir seine andere Mucke als Birdmask einfach besser. Und zweitens ist das Album zwar als Meme genial, aber als Album finde ich es nur so halb gut. Weil er macht das, was er halt macht, macht er verdammt gut, aber ich kann mit dem Zeug einfach überhaupt nichts anfangen. Und dann kommt noch dazu, das ist halt jetzt echt so ein richtiges, wie soll ich sagen, so ein Pseudo-Lustig-Mach-Black-Metal-Album, oder? Aber genau das, da sehe ich halt auch tatsächlich und da kannst du mich jetzt hören, wie du willst, aber das ist genau der Grund, warum ich auch Ghost nicht hören kann, weil du kannst Sachen immer in den Kontext stellen, aber entschärfen kannst du sie dann nicht. Und wenn du da halt ich kann Ghost auch nicht mehr hören, irgendwie. Ja gut, die haben sich ja jetzt sowieso selbst zerfickt. Was da passiert ist irgendwie, also erstens haben sie ihr Image, sie sind so viel uncooler geworden. Damals waren sie so noch ein bisschen düster und jetzt sind sie irgendwann so lachhaft geworden und wenn du es dann noch mit diesem ganzen, also ich meine, das ist eine Band, da ist irgendwo das Image wichtig, weil sie eine Showband ja auch sind irgendwo. Ja. Und wenn dann so dieses Image durch dieses, die wurden, also das hat man ja mitgekriegt, diesen Skandal, der war ja überall irgendwie so dieser, die haben den nicht bezahlt und er dann so, ey, das sind eigentlich alles nur meine Tastenficker irgendwie und Ahnung. Ja, so in dem Stil. Was ich sehr geil fand am Statement, ist dieses, der Typ hat, wo sie den Sänger beschuldigen, der Typ hat auf eine komplett finstere, negative Art und so ist mit uns umgegangen, eine Art, die wir eigentlich gar nicht in unserer Musik vertreten. Doch, genau das habt ihr. Genau mit das, was ihr da besungen habt, das fliegt jetzt auf euch zurück. Das ist genau das, was ich auch zu Chris Cornell gesagt habe. Chris Cornell hat in seinen Texten den Tod angebetet. Kein Wunder, dass das jetzt auch irgendwann auf ihn zurückfiel. Ich weiß nicht, das ist bei Ghost irgendwie, das kann man so nicht ernst nehmen, finde ich. Nee, eben, du kannst es nicht ernst nehmen, weil Kontext, aber das entschärft die ganze Sache eben auch nicht. Und das habe ich tatsächlich bei Zeal and Ardor genau dasselbe Problem. Das ist, selbst wenn du die Texte nicht ernst nehmen willst, es sind halt eben doch Texte. Du fütterst letzten Endes. Ja gut, das ist natürlich, man muss dazu sagen, das ist ja irgendwo dann, ja gut, klar, wenn du dann wirklich auch so irgendeine Verbindung zur Religion oder sowas hast, dann ist das natürlich vielleicht scheiße irgendwie. Also ich sehe das halt, also mir ist das alles relativ egal, ja, deswegen gesagt, ist es halt bei mir auch, bei mir sind die Texte auch egal, so weißt du. Es ist die Herangehensweise, aber ich achte tatsächlich extrem viel auf die Texte, weil es halt unterbewusst auch. Nee, ich achte viel auf Texte, aber sie triggern mich hier nicht, weißt du? Nee, ich glaube, Texte triggern unterbewusst sehr viel und deswegen, und ich finde halt hier auch, das Album, sagen wir so, das Album ist mir zu wenig gut, um es wirklich als Meme zu hören oder als Album auch und das Album ist mir zu dark, um es aus dem Kontext zu reißen, beziehungsweise du meinst zu sagen, jetzt Zeal and Ardor, oder? Ja, also Ghost kann ich sowieso nicht ab, das ist mir auch musikalisch schon zu plump, weil es halt einfach echt so auf so böse, weißt du, so dieses, ja, es ist halt sehr theatral, ich find's musikalisch eher schwach. Zeal and Ardor finde ich ist musikalisch, die waren ja auch bei uns aufgetreten neulich auf dem Festival, als Secret Headliner, ich hab's natürlich mitbekommen, weil Ghost und Mail vorher, ja, die können live auch was, aber ganz ehrlich, sowas. Die können auf jeden Fall live was. Also aber das können die wirklich mit Weihrauch und was weiß ich. Also, das ist schon geil. Ja, Ghost jetzt. Aber ich meine, ja. ich meine jetzt Ziel und Ador. Ja, die können live auch was, aber da müsste sie echt 20... Wie performen die denn live? Ja, also zwei Gitarren, bisschen Background-Sänger, Keys aus dem Rechner. Du brauchst doch eine ganze Menge... Du bräuchtest eigentlich 20 Leute und mit 7 Leuten auf der Bühne funktioniert nicht, ganz ehrlich. Wie hat er das eigentlich umgesetzt bei dem Album beim Recorden? Hat er dann wirklich irgendwie... Oder ist es gesampled? Teils. Also ich müsste ihn nochmal fragen, glaube ich. Er hält sich da relativ bedeckt, weil halt ja eigenes Merkmal, aber ich könnte den Typen echt mal irgendwie mal ausfragen. Oder wir holen ihn hier mal rein im Musikpodcast. Keine Ahnung, entwickelt. Wenn es nochmal wieder was zu sagen gibt. Ja. Oder so. Ja, der macht doch sicher noch ein zweites Album, jetzt wo das Ding floriert. Ich würde mir eher wünschen, dass er als Birdmask weitermacht. Aber gut, du nimmst das. Jetzt hat er hier halt ein bisschen Bekanntheit. Ja, eben, du nimmst die Welle mit, die du reitest, und der Typ wird jetzt gerade um den ganzen Erdball gebucht mit dem Ding. Es ist ja auch ein schönes Konzept. Ja klar, und, es fällt auf jeden Fall auf. Also man hört auf jeden Fall Aha, Black Metal mit Sklaven, Aha. So. Ja, oder Sklaven mit Black Metal, das ist ja. Ja, die haben, also, weißt du, diese ganzen eigentlich ursprünglich sehr gospelmäßigen Work-Songs, die halt eben, ist eigentlich quasi nur der Adressat umadressiert, ein paar verzerrte Gitarren dazu geballert, oder? Ja, aber das Konzept funktioniert scheinbar. Das Konzept funktioniert super. Und wo wir gerade bei Konzept sind, da kommt jetzt noch meine letzte Platte, auf die ich aufmerksam geworden bin, die seit Wochen auf meiner Musst-du-mal-hören-Playlist liegt, wo ich nur mal drüber geskippt bin, aber genau wusste, dass es wieder so eine Band, die ich verpasst habe und dringend nachholen muss. Ja, welche? Anathema mit Tier Optimist. Was? Nochmal? Anathema, also A-N-A-Thema, wie man es sagt, mit Tier Optimist. Zugegebenermaßen noch nie von gehört. Sind tatsächlich relativ underground. Ja, ich seh's. Aber. Und eine alte Frau als Sängerin. Auf jeden Fall. Ganz ehrlich, der eine Track hat gerade ein bisschen was von Chelsea Wolfe, den ich gerade durchskippe. Egal. Die ja auch irgendwie dieses Jahr ein neues Album rausbringt. Genauso, es kommen noch so viele Alben, finde ich. Es kommt noch so viel. Jetzt müssen wir müssen eigentlich mal rüber zu, was noch kommt. Ja, ist echt krass eigentlich. Ja, ich frage mich, wo sich mein Logic aufhängt. Die TS-Aufnahme ist stabil, von daher. Meine Aufnahme funktioniert auch noch. Ich muss jetzt aber erstmal gucken, gerade wann neue Alben kommen, von wem. Das muss ich gerade mal. Warte, ich werde jetzt einfach mal nach Künstlern durchgehen irgendwie und ein bisschen durchskippen in der Hoffnung. Ja, weißt du was? Du guckst nach, ich hol mir neues Wasser und die Chips. Bin gleich wieder da. Ich habe keine Chips. Ja, das ist nicht cool. Ich glaube, ich habe meine auch gerade aufgefressen. Ich guck mal, was ich noch habe. Hab vielleicht ein Käsebrot oder so. So. Mal gucken. Bin fast durch, glaube ich. Also viel Zeit brauche ich nicht mehr. Ich bin noch ein bisschen am Durchgucken. Neues Liars. Zu viel kann ich nicht sagen. Live to Experience. The Texas Jerusalem Crossroads. Für Zeit für ein neues Messfertig-Album. So, wurde hier nichts aus den Chips. Ich habe mir ein Käsebrot gemacht. Ich hätte auch gern Chips. Oder ich hätte überhaupt, egal ob du welche hast oder nicht, ich hätte gerne Chips. Ich bin gleich durch. Warte. Ich habe so das ungute Gefühl, ich habe auf jeden Fall noch irgendwas vergessen. Am Ende, jetzt, wenn wir den fertig haben, wird mir noch irgendwas einfallen, wo ich denke so, oh nein, konntest du das vergessen? Das wird garantiert passieren. Ich scroll trotzdem die Liste durch. ich bin bestimmt gleich fertig. Also meine Liste ist fast. Das kommt mir zu wenig vor gerade, was ich noch habe. Das weiß ich. Ich weiß, dass noch viel ansteht, deswegen. Bei mir ist mehr so, wer dieses Jahr eben nichts droppen wird. Wer hat schon oder wer hat letztes Jahr und wird noch nicht. Ja, viele Leute droppen dieses Jahr. Ja gut, ich glaube, ich bin schneller fertig als du, deswegen fange ich mal an. Bei mir ist es echt nicht viel. Das neue Arcade Fire Album, das wird aber nicht gut, glaube ich. Die sind jetzt zu so einem schlechten Synth-Pop-Ding geworden irgendwie. Weiß nicht, aber ich muss sagen, von den Singles, die ich gehört habe, gibt's diese eine, die heißt Creature Comfort und die Lyrics sind schlimm, aber das Lied ist catchy as fuck, muss ich zugeben. Ich habe das tagelang nicht aus meinem Ohr bekommen, dieses Creature Comfort von Arcade Fire. Naja, dann die 99 Inch Nails EPs, aber darüber müssen wir nicht unbedingt reden. Clarence Clarity, es wird langsam mal Zeit, der hat jetzt schon 2-3 Single-Songs gedroppt, produziert jetzt für andere und hat die ganze Zeit schon so, ist die ganze Zeit schon was am Aufbauen irgendwie. Und ich erwarte, dass er mindestens das beste Album aller Zeiten raushaut. weil du musst dir einfach vorstellen, das ist ein Experimental Electro mit Soul-Einflüssen und einer guten Portion Britney Spears. Cool. Und das ist einfach nur genial. Ich liebe den Typ. Und alles total maximalistisch und voll, extrem voll im Mix ist. Und ja. Ich liebe sowas. Dann logischerweise das neue Death Grips Album, weil kein Jahr vergeht ohne ein Death Grips Album. Sie haben jetzt schon einen 20-minütigen Track veröffentlicht, also als Single-Track einfach nur, der aber nichts mit dem Album zu tun hat, auf YouTube einfach nur. Ja, ist halt Death Grips, die veröffentlichen halt manchmal einen 20-minütigen Track so random und schreiben in dem Tweet, wo sie es posten halt, oh, es kommt übrigens noch ein neues Album, das ist so ein kleiner Teaser. Der übrigens nicht auf dem Album sein wird, wie gesagt. Aber na egal. Total kranker Track, wirklich. Absolut krank, aber halt, ne? Dann, worauf ich mich mega freue, wirklich. Ich fand die neue Single leider nicht wirklich gut. Aber das letzte Album war für mich eines der Highlights für das Jahr und ist auch heute immer noch ein Album, was ich mir gerne gebe. Und zwar von Everything Everything gibt's ein neues Album. Wow. Vielleicht noch nie gehört. Doch, von mir, aber. Ist eine Mischung aus, also sie sind ultra poppig. Ultra poppig, aber gleichzeitig, wenn du mal genau hinhörst, ist es ultra komplexer Math Rock teilweise irgendwie so. Der ultra poppig ist und die Lyrics sind total genial. Also von Everything Everything, das letzte Album Get to Heaven ist mit, ist einfach ein geiles Album, super geil. Mit catchy as fuck, gut produziert, naja, egal. Darauf freue ich mich sehr. Dann, ich habe gerade kurz recherchiert, natürlich, das neue King Gizzard Album wurde schon angekündigt. Ich meine, das letzte ist zwar erst 3 Wochen her, aber naja, es gibt schon Cover und so fürs Neue. Und zwar, das wird heißen, weiß nicht, King Gizzard and the Lizard Wizard with Mild High Club. Das wird scheinbar ein Collab-Album. Sketches of Brunswick East. Keine Ahnung, das soll in eine jazzige Richtung gehen, haben die gesagt. Das haben sie noch nicht so gemacht bisher, außer auf einzelnen Tracks manchmal. Also die gehen jetzt ein bisschen in die Jazz-Richtung. Auch cool. Schön. Naja. Und das war's, glaube ich. Komm da nicht drauf klar, dass sie jetzt schon wieder das neue Album angekündigt haben, ne? Ich kranker. Und ja, und wenn sie das hier veröffentlicht haben, dann müssen sie immer noch 2 veröffentlichen dieses Jahr, ne? Also. Sie haben 5 versprochen. Cool. Das haben Future damals auch. 5 Alben? 3 in einem Sommer. Also die EP und dann Felix und dann André und dann das Future-Album. Hat sich alles über 3 Jahre gezogen. Ja. Aber das war halt, das wäre auch das, mein nächstes Thema. Ich hab echt noch weniger als du. Also Tool werden nichts veröffentlichen. Die 10.000 Days sind noch nicht um. Und die Tour lieber noch mal 3-mal durch die Staaten und kommen nie zu uns. Wer noch? Lepros hat, habe ich schon angekündigt, dass da was kommt. Tuttle hat irgendeinen Release vorbereitet, wo ich drauf warte, dass ich es auseinandernehmen kann. Dann halt das Dancer-Album, das jetzt kommt. Ich habe also, hast du das mal das Snippet gehört? Nie. Ach so, das von Felix. Ja. Sag doch einfach Felix. habe ich reingehört kurz. Aber ich habe jetzt gerade keine große Memory da dran. Keine Memory. Nee. Warte mal, ich gehe mal kurz reinhören. Ich fand's brutal sperrig. Ich hab absolut nichts rausgenommen, außer halt Into the Miner, weil der Live auch schon sehr geil war. Da komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen, wenn es um Live geht. Na, hör mal rein, ich jetzt noch, werden es mein Käsebrot zu Ende. Hat was von Thom Yorke's Single-Kram. Ja. Ich find's extrem schade, dass du auf dem Snippet keine Vocals hörst. Ja, aber Samples, also keine richtigen Felix-Vocals. Aber es klingt geil produziert. Ja, also das habe ich bei Felix nie angezweifelt. Ich hoffe ja eigentlich, dass da noch ein paar Vocalspuren drauf sind, weil das wäre so das Tüpfchen auf dem i. Vom Sound her finde ich es auch sehr interessant, würde mir ziemlich zusagen, aber na, instrumental bei der Stimme wäre ein schöner Kontrastpunkt zum Mokomo-Album, aber weil das war stimmüberladen, aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, aber ich werde es mir anhören. Ich habe auf... Egal, nee, ich habe aber zuletzt nochmal das Mokomo-Album gehört. Das war echt, also in der richtigen Stimmung, um es mal so auszudrücken. Mhm. Das war echt cool, muss ich sagen. Ja. Ein gutes Trip-Album. Einzelne Songs sind ein bisschen schlecht gealtert, aber das Gesamtwerk ist immer noch super. Ich fand's auch gut. Ich fand's echt, also, das kann man sich echt toll anhören. Ich würde es mittlerweile, glaube ich, bei mir auf Platz 3 ranken. Ich habe es ja damals auf Platz 2 gerankt. Das war vielleicht ein bisschen euphorisch. Ich würde FM84 jetzt mittlerweile auf Platz 2 hochrücken, weil das Ding, das hast du ja. Was würdest du hochrücken? Atlas von FM84. Habe ich zuletzt in einem Theaterstück verwendet, wo wir das Neue Testament in den 80ern nachgespielt haben. da haben wir verwendet, und zwar auf dem letzten Abendball. Hahaha. Boah, war extra cheesy gemacht. Da haben wir Wild Ones verwendet. Ja, Wild Ones ist auch echt cheesy ohne Ende. Ja, deswegen. Hab ich dir die Bums-Geschichte von Don't Want to Change Your Mind erzählt? Nee. Doch, letztes Mal, ich glaube, die haben ja sehr, ich habe es damals irgendwie auf voller Lautstärke durch einen Club gepostet, wo wir eigentlich nur noch Menschen am Aufräumen waren und ich halt mir kurz an den Mixer geschnappt habe, geht die Klotür auf, also Lied ist zu Ende, geht die Klotür auf, kommen zwei Leute zusammen, der eine hat das den Gummi noch am Pimmel, mach das nochmal, das war wunderschön zum Ficken. Oh Gott. Ja, ein sehr awkwarder Moment. Ja, gut, weiter im Text. Ja, also ich glaube, wir sind eigentlich fertig fast. Ja, wir sind eigentlich so wie... Ja, wir sagen trotzdem schon mal Tschüss. Also ich würde dann jetzt Tschüss sagen, so, weißt du? Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Also, ja, tschüss. Voll krasser Bruch.